Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, todo mundo da bem. Wie geht es euch? Geht es euch allen gut? God is good, people. Gott ist gut, Leute. Okay, it's good to be back. Es ist gut, wieder zurück zu sein. Obviously, you are here because you must want to learn about the supernatural. Ihr seid offensichtlich hier, weil ihr etwas über das Übernatürliche lernen wollt. Right? Stimmt das? Good. So I will teach you about the supernatural. Gut, dann werde ich euch lehren über das Übernatürliche. I want our students from the school and Jonathan too. Ich möchte, dass meine Studenten von der Schule und auch Jonathan vorbereitet sind. You never know when I will call you. Ihr wisst nicht, wann ich euch rufe. So be ready. Seid also bereit. When I call you, then you have to quickly respond. Denn wenn ich euch rufe, müsst ihr rasch reagieren. All right. Gut. Let's pray, let's continue and let's see what the Holy Spirit is doing. Lasst uns beten, machen wir weiter und schauen wir, was der Heilige Geist tun wird. Jesus, we thank you that you are more reliable than the sun rising tomorrow morning. Jesus, wir danken dir, dass du verlässlicher bist als der Sonnenaufgang am Morgen. There's nothing as reliable as you. Es gibt nichts Verlässlicheres als dich. Because you are the Alpha and the Omega. Denn du bist das Alpha und das Omega. Du bist der Anfang und das Ende. The author and the finish of our faith. Du bist der Urheber und Vollender unseres Glaubens. The light of this world. Du bist das Licht dieser Welt. The bread that we feed on. Du bist das Brot, von dem wir uns ernähren. The water that refreshes us. Du bist das Wasser, das uns erfrischt. You're the beautiful lily in the dry, dead valley. Du bist die wunderschöne Lilie im trockenen, toten Tal. There's nothing that we cannot find in you. Es gibt nichts, was wir nicht in dir finden können. Nothing. Nichts. So we thank you that you are absolutely everything. Deshalb danken wir dir, dass du absolut alles bist. From you and through you and to you are all things. Von dir und durch dich und zu dir hin sind alle Dinge. So we thank you, Jesus, that we can trust you this day. Wir danken dir, Jesus, dass wir dir heute vertrauen können. Dass du deine Kraft offenbaren wirst, dass du deine Freundlichkeit zeigen wirst, dass du Leben verändern und Herzen lernen wirst. Wir vertrauen dir völlig, Jesus. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du unser vertrautester Freund bist. Jesus sagte, dass du derjenige sein wirst, der uns alle Dinge lernen wird. Deshalb bitten wir dich, Heiliger Geist, uns heute zu lehren. Wir geben uns dir ganz hin. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du einfach den Raum hast, hier alles zu tun, was du tun willst. Wir vertrauen dir und wir geben uns hin. Amen. Okay, let's go. Okay, fangen wir an. Yesterday we were talking about the first step to walk and experience the supernatural is to think right. Gestern sprachen wir darüber, dass der erste Schritt für ein Wandeln im Übernatürlichen ist, das Richtige zu denken. And how in general we've been trained to think wrong. Und dass wir grundsätzlich gelehrt wurden, das Falsche zu denken. You know, what you need to do. Was ihr tun müsst, ist, you need to learn to become aware of your thoughts. Euch eurer Gedanken bewusst zu werden. Let me tell you something. Lasst mich euch etwas sagen. Many of us are not even aware of the thoughts that we think. Viele von uns sind sich der Gedanken, die wir denken, nicht einmal bewusst. Listen carefully to what I'm telling you. Hört genau hin, was ich euch sage. Every single thought that you think is a seed that you plant. Jeder einzelne Gedanke, den ihr denkt, ist eine Saat, die ihr seht. Und ihr werdet die Ernte dafür einfahren. Seht, wir schauen auf unser Leben und mögen gewisse Dinge nicht. Deshalb versuchen wir ständig, unser Leben zu verändern. Just think how much money people have spent. Überlegt nur, wie viel Geld Menschen ausgegeben haben, um Berater und Trainer zu bezahlen, weil sie glaubten, dies würde ihr Leben verändern. Manche veränderten sich, aber bei der Mehrheit veränderte sich nichts. So sagt es eine Statistik. Wisst ihr warum? Solange ihr die falsche Saat sät, werdet ihr die falsche Ernte erhalten. Also alles beginnt mit dem Gedanken, den du denkst, das ist eine Saat, die du säst. Das ist genau das, was uns die Bibel lehrt. Wir müssen unser Denken erneuern. Which means change the way you think. Das bedeutet, wir müssen die Weise, wie wir denken, verändern. So we have to come to a place, wir müssen also an den Punkt kommen, where we will become aware of every thought that we think. Wo wir uns jedes Gedankens bewusst sind, den wir denken. I've made a practice in my life. Ich habe in meinem Leben etwas praktisch umgesetzt. That I am very, very attentive to the first thought that I wake up with. Ich passe sehr, sehr gut darauf auf, mit welchem Gedanken ich wach werde. Jeder Mensch wacht mit einem Gedanken oder einem Gefühl auf. Wirklich jeder. Man wacht nicht auf und denkt oder fühlt nichts. Bei niemandem ist das so. Also, wenn du aufwachst, hast du sofort ein Gefühl oder einen Gedanken und diese beiden sind miteinander verbunden. Because they have to do with the heart. Denn sie haben mit dem Herz zu tun. So think about it. Denke darüber nach. Der erste Gedanke oder das erste Gefühl, mit dem du morgens aufwachst, ist sehr wichtig. So think about it. Also denk darüber nach. So what happens? Was geschieht? So you wake up in the morning. Du wachst am Morgen auf. There is a feeling. Und da ist ein Gefühl. What do we do? Was tun wir? We're not aware consciously of what we feel. Es ist uns nicht wirklich bewusst, was wir fühlen. Because we haven't practiced living like this. Weil wir nicht eingeübt haben, so zu leben. So we get out of bed. Wir stehen also auf, we grab our phone, nehmen unser Handy zur Hand and we start doing our day. Und wir beginnen unseren Tag. But we don't even know that we've already planted a seed by the thought that we thought or the emotion that we accepted. Aber wir wissen nicht einmal, dass wir bereits eine Saat gesät haben durch den Gedanken, den wir gedacht oder das Gefühl, das wir hingenommen haben. So then, throughout the day, und den ganzen Tag, throughout the week, throughout the month, throughout the life, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Leben lang, we are constantly reaping a harvest that we try to change. Fahren wir ununterbrochen eine Ernte ein, die wir zu ändern versuchen. You can't change the harvest unless you change the seed that you plant. Du kannst die Ernte nicht ändern, wenn du nicht die Saat veränderst, die du pflanzt. Seit ich diese einfache biblische Wahrheit gelernt habe, pass auf, was du denkst, behüte dein Herz, so here is what I do. Tue ich Folgendes. I take specific notice what feeling and what thought I wake up with. Ich achte konkret darauf, mit welchem Gefühl oder Gedanken ich aufwache. Wenn ich das Gefühl oder den Gedanken nicht mag, weil er nicht dem entspricht, was Gott für mich vorbereitet hat, weise ich ihn zurück. Ich tausche ihn einfach aus. Ich wähle einen anderen Gedanken und ich entscheide mich für ein anderes Gefühl. Ich gebe euch ein sehr praktisches Beispiel. Ich wache also am Morgen auf und mein erster Gedanke ist, oh my God, how am I gonna make it through the day? Oh mein Gott, wie komme ich heute nur durch diesen Tag? I have so many meetings. Ich habe so viele Termine. Things to resolve with Brazilian Kids Care. Ich muss einige Dinge für Brazilian Kids Care lösen. We have things that have to be done for our school. Es gibt Dinge, die für unsere Schule gemacht werden müssen. My team in Europe is desperately waiting for some answers. Mein Team in Europa wartet dringend auf einige Antworten. I have to resolve some problem with my Russian YouTube channel. Ich muss ein Problem mit meinem russischen YouTube-Kanal lösen. And my guy in the Ukraine is waiting for an answer too. Und mein Mitarbeiter in der Ukraine wartet auch auf eine Antwort von mir. Oh my God. Oh mein Gott. So these are thoughts that come to me. Solche Gedanken habe ich. So what do I do? Was mache ich dann? The very moment I choose to plant a different seed. Ich entscheide mich, eine andere Saat zu säen. So here is what I do. Ich mache Folgendes. I say, Jesus, I thank you so much that today is going to be the most amazing day ever. Ich sage einfach, Jesus, ich danke dir so sehr, dass der heutige Tag der wunderbarste Tag überhaupt sein wird. Denn du hast gesagt, that I am more than a conqueror because of Jesus Christ who loves me. Dass ich mehr als ein Überwinder bin durch Jesus Christus, der mich liebt. Today he loves me, I'm perfectly loved by Jesus. Er liebt mich heute, ich bin vollkommen geliebt von Jesus. Independent on anything that's going to happen to me. Unabhängig von allem, was heute geschehen wird. I've already been destined to be more than an overcomer because that's what Jesus did for me. Ich bin also bereits vorherbestimmt, mehr als ein Überwinder zu sein, weil Jesus genau das für mich getan hat. So what happened? Was geschieht? I changed my thoughts and my emotions will always follow your thoughts, always. Ich habe meine Gedanken verändert und meine Gefühle werden immer den Gedanken folgen, immer. Listen to me, if you learn that secret that you can either choose. Hört mir zu, wenn ihr dieses Geheimnis lehrt, dass ihr entscheiden könnt. Ob eure Gedanken euren Gefühlen folgen oder ob eure Gefühle euren Gedanken folgen. So look at this. Schaut. We think we have no control of what we feel, but that's not true. Wir denken, wir hätten keine Kontrolle über das, was wir fühlen, aber das ist nicht wahr. Because emotions are a result of feelings and feelings have to do with the thoughts of our heart. Denn Emotionen sind ein Ergebnis von Gefühlen und Gefühle hängen mit den Gedanken unserer Herzen zusammen. Es gibt einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Emotion ist ein stark entwickeltes Gefühl, das mit dem zusammenhängt, was ich beschlossen habe zu denken. Wenn dich einmal ein starkes Gefühl kontrolliert, ist das eine Botschaft, die du in dein Herz übernommen hast. Und das Herz ist immer der Oberbefehlshaber in deinem Leben. Die Bibel sagt, aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Denk darüber nach. Wir meinen, dass manche Menschen von ihren Gefühlen geleitet werden, aber das ist gar nicht wahr. Sie werden von ihrem Herzen geleitet. Did you know that the energy of the heart can be measured way, way, way, way further than the energy of your brain? Wusstet ihr, dass die Energie des Herzens viel, viel weiter gemessen werden kann als die Energie des Gehirns? The electromagnetic energy of your heart is a few hundred times stronger than that one of your brain. Die elektromagnetische Energie des Herzens ist ein paar hundert Male stärker als die des Gehirns. So what happens? Was also geschieht? If you have a strong emotion, wenn du eine starke Emotion hast, unless you learn the biblical truth, und nicht die biblische Wahrheit lernst, of taking responsibility for it, dass du dafür Verantwortung übernehmen musst, you will be the rest of your life a person that's controlled by emotions, but in reality controlled by your heart. Wirst du für den Rest deines Lebens eine Person sein, die von ihren Gefühlen, also eigentlich von ihrem Herzen kontrolliert wird. Reinhard, ich habe versucht, das zu ändern, aber ich konnte es nicht. Erstens, ist das nicht die Wahrheit? Denn wenn du ein Opfer bist und nichts ändern kannst, wie kann Gott dich da immer noch verantwortlich machen? Das wäre ein sehr ungerechter Gott. Zu sagen, hey, du bist verantwortlich für was du getan hast, aber I know, it's not your fault. Der sagt, hey, du bist verantwortlich für das, was du getan hast, aber ich weiß, das ist nicht deine Schuld. God gave us in the Bible the way to change. Gott zeigte uns in der Bibel den Weg zur Veränderung. So many of us never learned to walk in the supernatural because we've never learned to control our emotions, which has to do with what we think. So viele von uns lernen nie im Übernatürlichen zu wandeln, weil wir nie gelernt haben, unsere Emotionen zu kontrollieren. Das hat damit zu tun, was wir denken. So think. Also denk mal. The emotion is a result of a feeling, die Emotion ist das Ergebnis eines Gefühls, which is a result of what we think. Das ein Ergebnis dessen ist, was wir denken. So, go with me. Geht mal mit mir mit. Follow me. Folgt mir. You think a certain thought. Wir denken einen bestimmten Gedanken. And you continue to think the thought. Wir denken diesen Gedanken immer wieder. Now a feeling joins itself to the thought. Nun gesellt sich ein Gefühl zu diesem Gedanken. See, yesterday, schaut, gestern, when you were thinking of your dream vacation, als ihr an euren Traumurlaub gedacht habt. Wie viele von euch fühlten etwas, als ihr die Augen geschlossen hattet und an diesen Urlaub dachtet? Hebt die Hände, wenn ihr etwas gefühlt habt. Yeah, most of you felt something. Ja, die meisten von euch fühlten etwas. Don't feel anything when you think about your favorite vacation. You have a serious problem with your heart. Wenn du gar nichts fühlst, wenn du an deinen Traumurlaub denkst, dann hast du ein ernsthaftes Problem mit deinem Herzen. We need to fix that. Das müssen wir lösen. Go to my heart transformation seminar. Da musst du mein Herzveränderungsseminar besuchen. Because if you close your eyes and think of your favorite vacation and there is nothing, you just feel like it's cold as ice. Something is wrong with your heart. Wenn du deine Augen schließt und an deinen Lieblingsurlaub denkst und da ist gar nichts und du fühlst dich so kalt wie Eis, dann stimmt etwas mit deinem Herzen nicht. So what happened? Was passiert also? We continue dwelling on those thoughts. Wir halten uns weiterhin bei diesen Gedanken auf. Emotions, feelings mix itself to the thought because feelings and thoughts always go together. Gefühle vermischen sich mit diesen Gedanken und Gefühle und Gedanken verbinden sich immer. And as we continue, these feelings now turn into emotion. Now they control our heart and therefore our life. Und wenn wir diese Gefühle beibehalten, werden sie zu einer Emotion, die so dann unser Herz und folglich unser Leben kontrolliert. So how are you going to walk in the supernatural if you think defeat? Wie willst du im Übernatürlichen wandeln, wenn du Niederlage denkst? How are you going to walk in the supernatural if you think sickness? Wie kannst du im Übernatürlichen laufen, wenn du Krankheit denkst? How are you going to walk in the supernatural if you think problem? Wie kannst du im Übernatürlichen leben, wenn du in Problemen denkst? How are you going to walk in the supernatural if you think danger? Wie wirst du im Übernatürlichen wandeln, wenn du Gefahr denkst? Listen to me. Hört mir zu. Faith has a new way to be spelled. Glaube muss ganz neu buchstabiert werden. You know, long time ago. Vor langer, langer Zeit. Faith was spelled F-A-I-T-H. Wurde Glaube so buchstabiert? G-L-A-U-B-E. But did you know that that changed? Aber wisst ihr, dass sich das geändert hat? You know that faith is today spelled differently. Wisst ihr, dass Glaube heute anders buchstabiert wird? Today, according to the Bible, faith is spelled R-I-S-K. Heute wird Glaube nach der Bibel so buchstabiert, R-I-S-I-K-O. Did you know that? Habt ihr das gewusst? Faith is risk. Glaube ist Risiko. I've never met anybody who walks in the supernatural who is not willing to risk. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der im Übernatürlichen wandelt, der nicht bereit ist, etwas zu riskieren. Many times I've risked everything to save the children from Brazil. Ich habe oft alles riskiert, um die Kinder von Brasilien zu retten. When I first started, when I saw the poor children, I had nothing. I didn't even know what is there in Bejota is. Als ich damit begann, als ich die armen Kinder sah, hatte ich nichts. Ich wusste nicht einmal, was die Steuernummer für Unternehmen ist. So I had to risk. Ich musste also etwas riskieren. To make steps walking by faith, believing that what God said would happen. Ich musste Schritte im Glauben machen und glauben, dass geschehen würde, was Gott gesagt hatte. There's so many Brazilians that have come to me. You guys have no idea. Es gibt so viele Brasilianer, die zu mir gekommen sind, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. They told me something like this. Die in etwa Folgendes sagten. Reinhard. Many years ago, God spoke to me. Gott hat vor vielen Jahren zu mir gesprochen. That I should build orphanages in Brazil too. Dass ich auch Waisenhäuser in Brasilien bauen soll. One woman came to me and said, eine Frau kam zu mir und sagte, 20 years ago, God spoke to me that I should have an orphanage. Gott sprach vor 20 Jahren zu mir, dass ich ein Waisenhaus haben soll. And I said, so why don't you have one? Ich fragte sie, warum hast du dann keins? Because I don't have the money. Sie antwortete, weil ich das Geld dafür nicht habe. She said, please, can you build me an orphanage? Sie fragte, bitte, kannst du mir ein Waisenhaus bauen? I said, never. Ich antwortete, niemals. You know, recently I was sitting on an airplane flying home to Brazil. Wisst ihr, kürzlich saß ich im Flugzeug und flog heim nach Brasilien. And I was talking to somebody. Und ich unterhielt mich mit jemandem. We're talking about the bureaucracy in Brazil and the corruption and how complicated everything is. Wir sprachen über die Bürokratie in Brasilien, die Korruption und darüber, wie kompliziert alles and ist. I said, und ich sagte, my biggest problem in Brazilian kids care is not the bureaucracy and the complication with the Brazilian government to open orphanages. Mein größtes Problem bei Brasilien Kids Care ist nicht die Bürokratie und die komplizierte Art der brasilianischen Regierung, wenn man Waisenhäuser eröffnen will. Mein größtes Problem ist der Unglaube der Leute, die mit mir bei Brasilien Kids Care arbeiten. Sad, huh? Traurig, oder? But that's the truth. Aber so ist es. That's why I'm working hard to teach them to live a crazy life of faith. Deshalb arbeite ich hart daran, sie zu lernen, ein verrücktes Leben aus Glauben zu leben. Denkt nach. So this woman said, can you build an orphanage for me? I said, never will I do that. Diese Frau sagte also zu mir, kannst du mir ein Waisenhaus bauen? Ich antwortete, das werde ich nie tun. If God speaks to you that you should have an orphanage and 20 years later you still think defeat, you still think lack, you still think that you can't do it, why would I work with you? Wenn Gott zu dir sagt, dass du ein Waisenhaus haben sollst und 20 Jahre später denkst du immer noch Niederlage, Mangel und dass du es nicht schaffst, warum sollte ich mit dir zusammenarbeiten? No. Nein. The first problem, you're gonna run away. Denn beim ersten Problem läufst du davon. Or you're gonna cry. Oder du wirst weinen. Or you call me. Oder du wirst mich anrufen. My wife will be frustrated with you. Meine Frau wäre frustriert mit dir. She always says, teach these people to live by faith. Don't teach them to depend on you. Sie sagt immer, lehre die Leute aus Glauben zu leben. Bring ihnen nicht bei, von dir abhängig zu sein. But think about it. Aber denk darüber nach. We plant the seed year after year after year. Wir säen Jahr um Jahr um Jahr eine Saat. And then we are in a crisis and then we wonder why our faith does not work. Dann geraten wir in eine Krise und wundern uns, warum unser Glaube nicht funktioniert. And this is what has to change. Das muss geändert werden. So if you want to have the right harvest of the supernatural tomorrow, start planting the right seed today. Wenn ihr also morgen die richtige Ernte des Übernatürlichen haben wollt, müsst ihr heute damit anfangen, die richtige Saat zu säen. You know how many people I have met and prayed for. Wisst ihr, ich habe so viele Leute getroffen und für sie gebetet. Year after year after year, they plant thoughts of negativism, unbelief, declare the circumstances. Sie sehen jedes Jahr neu negative Gedanken und Unglauben. Sie jammern über ihre Umstände. And then in the crisis, in the big crisis, they try to find the faith to walk through the crisis, but they don't find it. Und dann suchen sie in der großen Krise nach dem Glauben, um die Krise zu bestehen, aber sie finden ihn nicht. Even in the good times you don't learn to think right, in the bad times you're not going to have the right heart. Wenn du in guten Zeiten nicht lernst, das Richtige zu denken, wirst du in schlechten Zeiten nicht die richtige Ernte einfahren. Let me say that again. Lasst mich das noch einmal sagen. Even in the good times you don't learn to plant the right seed. Wenn du in guten Zeiten nicht lernst, die richtige Saat zu sehen. Think right. Also das Richtige zu denken. In the crisis you will not have the faith to walk through it victorious. Wirst du in einer Krise nicht den Glauben haben, da siegreich durchzugehen. And so many people in the middle of the crisis they realize, oh my God, I never learned to live by faith. So viele Menschen stellen mitten in einer Krise fest, oh mein Gott, ich habe nicht gelernt, aus Glauben zu leben. If it's a small problem, you might be able to make it through. But what is if the doctor says you've only got 6 weeks to live? Wenn es sich um ein kleines Problem handelt, magst du noch gut hindurchkommen. Aber was ist, wenn der Arzt sagt, sie haben nur noch 6 Wochen zu leben? Too late then to learn to walk in the supernatural. Dann ist es zu spät, um zu lernen, im Übernatürlichen zu wandeln. We better learn to walk in the supernatural because bad and good times are ahead of us. Deshalb lernen wir besser, im Übernatürlichen zu laufen, denn wir gehen auf schlechte und gute Zeiten zu. Did you hear me? Habt ihr mich gehört? Better learn to walk in the supernatural today and not in the crisis. It might be too late. Besser du lernst heute im Übernatürlichen zu wandeln und nicht erst in der Krise. Da könnte es zu spät sein. I can tell you, and I hope I'm not saying this with pride. Ich kann euch sagen, und ich hoffe, ich sage das nicht mit Stolz. But if I would not have learned over the last decades to walk in faith, to live by faith, to walk in the supernatural. Aber wenn ich nicht in den letzten Jahrzehnten gelernt hätte, im Glauben zu wandeln, aus Glauben zu leben, im Übernatürlichen zu laufen. I could not do today everything I'm doing. Könnte ich heute nicht all das tun, was ich tue? It would be an impossibility. Das wäre unmöglich. So, also, look, schaut. I have this belief, kind of, it's my own belief system, and I have a biblical basis for it. Ich bin dieser Überzeugung, es ist meine Glaubensüberzeugung und ich habe eine biblische Grundlage dafür. I'm not going to give you all the Bible verses. Ich werde euch nicht all die Bibelverse dazu geben. But I have a belief. Ich bin in der Überzeugung, that your entire life on earth is nothing but training. Dass unser gesamtes Leben auf Erden nichts ist als eine Schulung. Your whole life. Das ganze Leben. I really believe this. Ich glaube das wirklich. So, how you live today is in reality training for tomorrow. Wie du heute lebst, ist also in Wirklichkeit die Schulung für morgen. No, we look at our crisis and we only see crisis. Wir schauen auf unsere Krise und sehen nur Krisen. We see difficulties and we only see difficulties. Wir sehen Schwierigkeiten und sehen nur Schwierigkeiten. Well, what would be? Was wäre, if we change our perspective? Wenn wir unsere Perspektive ändern? And if we would really believe, und wirklich glauben würden, that God has a life without limit for his children, dass Gott ein Leben ohne Begrenzungen für seine Kinder hat. In order to walk without limits, I have to continue to train every day. Doch ein Leben ohne Begrenzungen muss ich jeden Tag einüben. So how you walk through your difficulty today is preparing you for how you face the bigger problem tomorrow. Also wie du heute durch deine Schwierigkeiten gehst, bereitet dich darauf vor, wie du morgen deinen größeren Schwierigkeiten begegnest. If we would understand this, we would face every difficult situation completely different. Wenn du das verstehen würdest, würdest du jeder schwierigen Situation ganz anders begegnen. I give you a practical example that everybody in this room can probably relate to. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel, das vermutlich jeder in diesem Raum verstehen kann. Tomorrow in 6 weeks. Morgen in 6 Wochen. I have the most incredible privilege to do the wedding of Daniel and Analijah. Habe ich das wunderbarste Privileg, Daniel und Analijah zu trauen. 6 weeks tomorrow. Morgen in 6 Wochen. Daniel, as I told you, I have known for about 10 years. Wie ich gestern schon gesagt habe, ich kenne Daniel jetzt seit ungefähr 10 Jahren. As long as I've known Daniel, he loved certain things and he hated other things. Solange ich Daniel kenne, liebte er bestimmte Dinge und er hasste bestimmte Dinge. He always loved Coke. Er liebte immer Coca-Cola. I could tell you some stories about the Bible school days in America, which I think is better I don't tell them. Ich könnte euch da einige Geschichten aus den Bibelschultagen in Amerika erzählen, aber ich denke, es ist besser, ich tue es nicht. So, as long as I've known him, he's loved McDonald's. Ebenso liebte er McDonald's, solange ich ihn kenne. As long as I've known him, he loved to stay in bed late. Solange ich ihn kenne, blieb er gerne lange im Bett. As long as I've known him, he hated going to the gym. Und seit ich ihn kenne, hasste er es, ins Fitnessstudio zu gehen. He hated to work out. Er hasste es, zu trainieren. So look at this. Jetzt schaut. This morning, heute früh, when I said, hey, we need to go. Als ich sagte, wir müssen gehen, let's go down there to the building here. We have a little breakfast there. Gehen wir nach unten, da gibt's Frühstück. Sagte Daniel zu mir, I'm not eating breakfast. I'm going to work out. Ich werde nicht frühstücken, ich werde stattdessen ein bisschen trainieren. Excuse me? Entschuldigung? I mean, the guy who hated... The guy who hated lack of food and gym equally. Ich meine, der Kerl, der den Verzicht aufs Essen genauso hasste wie das Trainieren. Now wants to abstain from food and work out. Der will jetzt auf die Nahrung verzichten und stattdessen trainieren. What happened? Was ist geschehen? What happened? Was ist passiert? I tell you what happened. Ich sage euch, was geschehen ist. Daniel understood. Daniel hat begriffen. That my difficulty that I have to walk through today, which means eat no breakfast and work out. Dass die Schwierigkeit, durch die er heute gehen muss, das heißt, auf das Frühstück zu verzichten und zu trainieren. Training for the big day 6 weeks tomorrow. Ihn vorbereiten wird auf den großen Tag morgen in 6 Wochen. That's all it is. Das ist alles. Sorry. So, because Daniel changed his perspective. Daniel veränderte also seinen Blickwinkel. Because Daniel knows really the pain of today is training for an incredible tomorrow. Denn er weiß, dass der Schmerz von heute ihn vorbereitet auf eine wunderbare Zukunft. Now he is training. He literally left with a smile on his face. Jetzt trainiert er ja. Er strahlte buchstäblich. I mean, what happened to you? Und ich fragte ihn, was ist mit dir los? He is not so worried about the pain of today and tomorrow. He is excited about the victory in 6 weeks. Schaut, er sorgt sich nicht so sehr um den Schmerz von heute und morgen. Er freut sich auf seinen Sieg in 6 Wochen. So how ridiculously silly have we been living our life? Wie fürchterlich dumm haben wir also unser Leben gelebt? We think that every problem is something to hate and run from. Wir denken, wir müssten jedes Problem hassen und davonlaufen. That's a wrong way of thinking. Das ist eine falsche Denkweise. Every problem is training for the victory tomorrow. Jedes Problem ist ein Training für den morgigen Sieg. You have to change the way you think about everything you walk through in life. Deshalb müsst ihr eure Denkweise über das, was euch im Leben begegnet, verändern. Do you know, when I understood this, this was such a revolutionizing experience. Wisst ihr, als ich das begriff, war das so eine Revolution für mich. Christians have the attitude, we have to endure difficulties. No, we don't. Christen haben die Einstellung, wir müssen Schwierigkeiten ertragen. Nein, das müssen wir nicht. No. Nein. If Daniel would convince himself he has to endure these 6 weeks, he would not make it. Denn wenn Daniel sich selbst überzeugen müsste, dass er diese 6 Wochen durchhalten müsse, würde er es nicht schaffen. Christians are not called to endure difficulties. Nein, wir Christen sind nicht gerufen, um Schwierigkeiten zu ertragen. We Christians are called to use difficulties to walk by faith in a greater measure tomorrow. Wir Christen sind gerufen, Schwierigkeiten zu benutzen, um morgen in größeren Glauben zu wandeln. So what would happen if I would change this perspective and think in a different way? Was also würde geschehen, wenn ich diesen Blickwinkel verändern und anders denken würde? What would happen if I learn to think right, to feel right, have the right emotions and walk right today? Was würde passieren, wenn ich lernen würde, das Richtige zu denken, das Richtige zu fühlen, die richtigen Emotionen zu haben und deshalb heute auf richtige Weise zu leben? Or my pastor, a priest or a Baichi Santo. Wenn dann eine Krise kommt, muss ich nicht meinen Pastor, einen Priester oder einen Wahrsagepriester anrufen. When the crisis comes, I have my head up because I've learned to walk by faith. Wenn die Krise kommt, kann ich mein Haupt erheben, weil ich gelernt habe, aus Glauben zu leben. I've learned to plan the right thought, which is the power of God and the supernatural and victory. Ich habe gelernt, den richtigen Gedanken zu sehen, das ist die Kraft Gottes, das Übernatürliche und der Sieg. We are called to live in the supernatural naturally. Wir sind dazu gerufen, ganz selbstverständlich im Übernatürlichen zu leben. Every single Christian in the world. Jeder einzelne Christ auf der Welt. Größere Werke sollen die tun, die an mich glauben, denn ich gehe zum Vater. Das ist das Erbe jedes Sohnes und jeder Tochter Gottes. In größeren Werken zu wandeln, als Jesus sie tat. So we have to become aware of the seeds that we plant every day. Deshalb müssen wir uns der Saat bewusst werden, die wir täglich säen. Also fang an, den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir die Saat zeigt, die du gepflanzt hast. Werde dir deiner ersten Gedanken und Gefühle bewusst, mit denen du am Morgen aufwachst. Und begreife und übernimm die Verantwortung dafür, dass deine Emotionen nur das Ergebnis dessen sind, was du in der Vergangenheit gesät hast. Und dann triff die Entscheidung, Heiliger Geist, mit deiner Hilfe werde ich meine Saat verändern. Ich habe euch gestern gezeigt, wie man das macht. Das könnt ihr auch. So once we understand, wenn wir also erst einmal begreifen, dass die Gedanken Gefühle hervorrufen und die Gefühle zu Emotionen werden, die dann wiederum zu Herzensüberzeugungen werden, müssen wir uns nicht mehr von Emotionen kontrollieren lassen, denn wir können das ändern. We can change them by the seeds that we plant. Wir können sie durch die Saat, die wir säen, verändern. So after we are learning, and hopefully we really are learning, hoffentlich lernen wir alle, to think right, das Richtige zu denken, think supernatural, und übernatürlich zu denken. Just think about this. Denkt einfach dies. If the Bible is true, which I believe it is, wenn die Bibel wahr ist, und ich glaube das, that Christ lives in every single Christian, dass Christus in jedem einzelnen Christen lebt, Christ lives in you, wenn Christus in dir lebt, he doesn't express himself through you, something is wrong somewhere, und er drückt sich nicht durch dich aus, dann läuft irgendwo etwas falsch. Correct? Richtig? It's like this. Es ist so. Daniel lives in my house. Daniel lebt in meinem Haus. He lived in my house now for more than 4 years. Er lebt seit mehr als 4 Jahren in meinem Haus. The only way for Daniel not to express himself, die einzige Weise, wie Daniel sich dort nicht ausdrücken könnte, how can that be? Wie könnte das sein? I lock him into his room. Ich müsste ihn in seinem Zimmer einsperren and I take the key away. Und den Schlüssel verstecken. Then there will be no more expression of Daniel in our house. Dann gäbe es in unserem Haus keinen Ausdruck mehr von Daniel. Da könnte es Mittagessen oder Abendessen geben, aber von Daniel würden wir nichts sehen. In the end, he'll die of salvation. Am Ende wäre Sterben die Erlösung. So what do we do? Was aber machen wir? Christ lives in us and we lock him away. Christus lebt in uns und wir sperren ihn weg. Wir sperren ihn weg und erlauben ihm nicht, sich auszudrücken. Look what I read to you yesterday. Schaut, was ich euch gestern vorgelesen habe. Paul said, I came to you in weakness and in fear and in trembling. And then he said, I came with the power and the demonstration of the Spirit. Als Paulus sagte, ich kam zu euch in Schwachheit und in Angst mit Zittern, sagte er danach, ich kam mit der Kraft und der Erweisung des Geistes. So you can be weak, but Christ in you is strong. Du kannst also schwach sein, aber Christus in dir ist stark. You can be fear and trembling, but Christ in you is roaring. Du kannst Angst haben und zittern, doch Christus in dir brüllt. You can feel impotent, but Christ in you is all powerful. Du kannst dich machtlos fühlen und Christus in dir hat alle Macht. You can feel that there's nothing left for you but defeat, but inside of you lives one that has been destined to always conquer. Du kannst dich fühlen, als erlebtest du nur Niederlagen, aber in dir wohnt einer, der dazu bestimmt ist, immer siegreich zu sein. So, think about it. Denk darüber nach. If Christ lives in you, the victor lives inside of you. Wenn Christus in dir lebt, wohnt der Sieger in dir. If Christ lives in you, then all the prosperity of the world lives in you too. Wenn Christus in dir lebt, wohnt auch all der Wohlstand der Welt in dir. What? All the prosperity in the world? Was? All der Wohlstand der Welt? Yes, yes, yes, yes. Ja, ja, ja. Hebrews chapter 1 says that God made Jesus the heir of everything. Hebräer Kapitel 1 sagt, Gott machte Jesus zum Erben von allem. So if Jesus is the heir of Wenn Jesus der Erbe von allem ist, bedeutet das, dass er der Eigentümer jeder Diamantenmine auf der Welt ist. Ihm gehört alles Silber und alles Gold. Und wenn Jesus in mir lebt, wohnt all der Wohlstand in mir. Wir versuchen ständig, das Übernatürliche außerhalb von uns zu finden, doch es befindet sich in uns. So what do we do? Was also machen wir? Lock away the source of everything to the supernatural. Wir sperren die Quelle von allem Übernatürlichen weg. Do you know what? Jesus will never force you to do anything. Wisst ihr was? Jesus wird dich nie zu irgendetwas zwingen. I want you to really grasp this truth. Ich möchte, dass ihr diese Wahrheit ergreift. Jesus will never make you to walk in victory. Jesus wird dich nie zwingen, im Sieg zu laufen. One of the highest goods that God has given us. Eines der größten Geschenke, die Gott uns gegeben hat, ist das Geschenk, freie Entscheidungen zu treffen. Das wird Gott uns niemals wegnehmen. Niemals. Was also wird geschehen? Erst an jenem Tag, wo Jesus zurückkommt und wir Rechenschaft über unser Leben ablegen müssen, wird sich alles ändern. Doch solange wir auf dieser Erde leben, erlaubt uns Jesus, alles zu tun, was wir tun wollen. This is why you can fast and pray for your favorite choice to become president tomorrow. God is not going to interfere in the election. Darum kannst du fasten und beten, damit morgen dein Lieblingspräsident gewählt wird. Gott wird nicht in die Wahl eingreifen. God is not going to vote tomorrow, the Brazilians vote. Gott wird morgen nicht wählen, die Brasilianer wählen. God is giving Brazilians the freedom to choose whoever they want to choose. Und Gott gibt den Brasilianern die Freiheit zu wählen, wen auch immer sie wählen wollen. God doesn't control this world, he doesn't control your life. Gott kontrolliert weder diese Welt noch euer Leben. God gives you the freedom to make choices. Gott gibt euch die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. But we have not been willing to take responsibility for our choices. That's why we need to find somebody else to blame. Doch weil wir nicht die Verantwortung für unsere eigenen Entscheidungen übernehmen wollen, brauchen wir jemanden, dem wir die Schuld dafür geben können. So we have to blame God, we have to blame the devil. Deshalb müssen wir Gott die Schuld geben oder dem Teufel. All the while we do this, we are not going to walk in the supernatural. Doch während wir das tun, werden wir nicht im Übernatürlichen wandeln. Wenn du im Übernatürlichen wandeln willst, musst du die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen. Du lebst auf der Stufe des Glaubens, die du selbst gewählt hast. Ah nein, Reinhard, das ist so schwer für mich zu glauben. Ich sage euch was, es war auch schwer für die 12 Jünger, aber Jesus tadelte sie ständig. Jesus doesn't accept excuses. Jesus lässt keine Entschuldigungen gelten. Very hard for 12 disciples to live by faith, and yet Jesus never accepted that. Es war sehr schwer für die 12 Jünger, aus Glauben zu leben, und dennoch ließ Jesus das nie gelten. So Jesus will let you choose whatever you want to do. Jesus wird dich also tun lassen, was auch immer du tun willst. Und am Ende deines Lebens musst du Rechenschaft darüber ablegen, aber nicht vorher. Also du entscheidest dich, ob du beginnst, im Übernatürlichen zu wandeln oder nicht. Du entscheidest, ob du zulässt, dass Christus sich in dir ausdrückt oder ob du dich selbst ausdrücken willst. Du entscheidest, ob du für das, was in deinem Leben geschieht, die Verantwortung übernimmst oder nicht. Wenn du die Verantwortung übernimmst, musst du als Christ begreifen, oh mein Gott, ich bin selbst verantwortlich dafür, im Übernatürlichen zu wandeln oder nicht. Oh my goodness, I cannot blame it on God. Und du meine Güte, ich kann das nicht Gott in die Schuhe schieben. Blame it on my pastor. Ich kann auch meinem Pastor keine Schuld geben. Ich kann die Schuld nicht meiner Mutter oder meinem Vater geben, die mich nicht so gut aufgezogen haben. Responsible for how I live? Ich bin verantwortlich für die Weise, wie ich lebe. Yes, you are. Ja, das bist du. If you experience the supernatural, it's because you've learned to live well and cooperate great with God. Wenn du das Übernatürliche erlebst, hast du gelernt, richtig und gut mit Gott zusammenzuleben. If you don't live in the supernatural, it's because you have not learned these things. Wenn du das Übernatürliche nicht erlebst, hast du diese Dinge nicht gelernt. God already wants you to live like this. Denn Gott möchte ja schon, dass du so lebst. Look, the whole Bible, God expresses his desire for his children to express him. Schau, in der ganzen Bibel drückt Gott Sehnsucht danach aus, dass seine Kinder ihn ausdrücken. God wants his children to express him well. Gott möchte, dass seine Kinder ihn gut ausdrücken. Look, schaut. The whole world has been given to people. Die ganze Welt wurde den Menschen gegeben. It has never been given to the devil. Sie wurde nie dem Teufel gegeben. It has been given to people. Sie wurde den Menschen gegeben. The psalmist says that the heavens and the heavens belong to the Lord. Der Psalmist sagt, dass der Himmel des Herrn ist. But the earth is given to men. Doch die Erde ist den Menschen gegeben. So Brazil is not in the hands of God, neither is it in the hands of the devil. It's in the hands of men. Brasilien ist also nicht in den Händen Gottes, noch in den Händen Satans. Es befindet sich in den Händen von Menschen. Let me ask you a simple question. Lasst mich euch eine einfache Frage stellen. What do you believe? Was glaubt ihr? I want you to think about that before you answer. Ich möchte, dass ihr nachdenkt, bevor ihr antwortet. What do you believe that after the elections tomorrow, who will have the highest authority in Brazil? Was glaubt ihr, wer morgen nach den Wahlen die höchste Autorität in Brasilien haben wird? See, now we can find out what you believe who will win. Jetzt können wir herausfinden, von wem ihr glaubt, dass er morgen gewinnen wird. So what do you think tomorrow after the elections, who will have the highest authority over Brazil? Also, was glaubt ihr, wer morgen nach den Wahlen die höchste Autorität über Brasilien haben wird? Look. Schaut. This is an important key to walk in the supernatural. Das ist ein wichtiger Schlüssel für das Wandeln im Übernatürlichen. Jesus said, Jesus sagte in Matthew chapter 28, verse 20, in Matthäus Kapitel 28, Vers 20, he gathered his 11 apostles on a mountain, er hatte all seine Jünger auf dem Berg zusammengerufen, and then he said, und dann sagte er, all authority over Brazil has been given to Bolsonaro. Alle Autorität über Brasilien ist Bolsonaro gegeben. That's why you all have to fast and pray to make sure that he becomes the next president. Yep. Deshalb müsst ihr alle fasten und beten, damit er der nächste Präsident von Brasilien wird. And that's why you have to do everything to fight Lula. Und deswegen müsst ihr alles tun, um Lula zu bekämpfen. Is that what he said? Hat Jesus das gesagt? So what did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? He said all authority has been given to. Alle Autorität ist wem gegeben? Mir. Very few of you seem to know the Bible here. Da kennen aber nur sehr wenige hier die Bibel. All authority on heaven and earth has been given to me, Jesus said. Alle Autorität im Himmel und auf Erden ist mir gegeben, sagte Jesus. And how did he continue? Und wie fuhr er fort? Therefore you go. Deshalb geht ihr. And do what? Um was zu tun. You preach the gospel, you make disciples, you teach them everything I taught you. Predigt das Evangelium, macht die Menschen zu Jüngern, lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Jesus said to his disciples. Jesus sagte zu seinen Jüngern. The same way that the Father has sent me, I have sent you. Genauso wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. What does it mean? Was bedeutet das? If the Father has sent Jesus in the highest authority, because God is the source of all authority. Wenn der Vater Jesus in höchster Autorität gesandt hat, weil Gott die Quelle aller Autorität ist. Jesus says, "Hey Daniel, I'm going to send you the same way the Father has sent me." Und wenn Jesus jetzt sagt, "Hey Daniel, ich sende dich genauso wie der Vater mich gesandt hat." Who is now the greatest authority over Brazil? Wer ist dann die höchste Autorität über Brasilien? Daniel. Daniel. Me. Ich. You. Du. You. Du. You are way greater authority than anybody who can sit in government position in Brasilia. Ihr seid eine viel größere Autorität als irgendjemand, der in einer Regierungsposition in Brasilien sitzen kann. Don't only clap. I hope you believe that and begin to live like this. Ich hoffe, ihr klatscht nicht nur, sondern ihr glaubt das und beginnt so zu leben. Listen. Hör zu. I don't care who's going to sit on the in the palace on Monday. That person does not have the authority to heal the sick and cast the devils and cleanse the leper. Mir ist egal, wer am Montag in diesem Palast sitzen wird. Diese Person hat nicht die Autorität, die Kranken zu heilen und Dämonen auszutreiben und die Aussätzigen zu reinigen. You have that authority. Ihr habt diese Autorität. If every Christian in Brazil would walk in the God-given authority in the supernatural, we don't need a better health system. Wenn jeder Christ in Brasilien in der ihm von Gott gegebenen Autorität und dem Übernatürlichen laufen würde, bräuchten wir kein besseres Gesundheitssystem. Let me say that again. Lasst es mich noch einmal sagen. Every Christian would walk in this supernatural and his God-given authority, wenn jeder Christ im Übernatürlichen und in seiner von Gott gegebenen Autorität wandeln würde, we would not würden wir uns nicht darum sorgen, ob wir ein besseres Gesundheitssystem bekommen. Denn wir würden unsere Nachbarn heilen. Wir würden unsere Freunde heilen. Wenn jeder Christ in Brasilien im Übernatürlichen und in seiner gottgegebenen Autorität laufen würde, würden wir uns keine Gedanken darüber machen, welcher Präsident die Wirtschaft aufbauen und wer sie zerstören würde. Denn wir würden die Reichtümer des Himmels und seine Fülle auf diese Erde bringen. Wenn Jesus 2 Fische und 5 Brote nimmt, um Tausende zu sättigen, warum brauchen wir eine gute Wirtschaft, um reich zu werden? Sagt mir das. Denkt darüber nach, Leute, bitte. Volk Gottes, wach auf. Es kommt nicht darauf an, wie die Wirtschaft auf dieser Welt beschaffen ist. Wir Christen leben in einer anderen Wirtschaft. Wenn wir Christen im wahren Glauben leben, können wir sehen, wie Nahrung vermehrt wird. Wenn Gott buchstäblich mitten in der Wüste von nirgendwoher für Nahrung sorgte, und das war im alten Bund und der neue Bund jetzt ist so viel besser. Warum glauben wir nicht, dass Gott wirklich die Versorgung von irgendwo nirgendwoher kommen lassen kann? Why? Warum? I have had money appear in my bank account that I went to the bank and said I want to give it back because something must be wrong somewhere. Ich erlebte, dass auf meinem Bankkonto so viel Geld ankam, dass ich zu meiner Bank ging und sagte, ich möchte das zurückgeben, denn irgendwo muss da etwas schiefgelaufen sein. And the bank fought with me. Die Bank stritt sich mit mir. I even wanted to talk to the manager. Ich wollte mit dem Bankchef sprechen. Do you know what they said? Wisst ihr, was er sagte? Wir können die Quelle dieser Geldsumme absolut nicht zurückverfolgen. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, woher das Geld kam. Sie wussten nicht einmal, ob jemand das eingezahlt oder überwiesen hat. Es gab keine Spur. Ah, that's beautiful, Reinhard, for you. Ah, das ist schön für dich, Reinhard. Warum sollten wir nicht alle so leben? Wenn Gott 3,5 Jahre lang Elia übernatürlich versorgte, warum können wir dann nicht glauben, dass wir übernatürlich versorgt werden können? Was ist falsch mit uns? Ich sage euch, was mit uns falsch ist. Wir haben die natürliche Lebensweise zu unserem normalen Lebensstil gemacht. Alles ist rational begründet. Wisst ihr, was ich gelernt habe? Wenn Gott etwas zu mir sagt, weigere ich mich, rational darüber nachzudenken. Ich weise das von mir. Man, I would like to experience this too. Ich habe Entscheidungen getroffen, über die alle ihre Köpfe geschüttelt haben, doch am Ende sagten sie, Mann, so etwas würde ich auch gerne erleben. Faith is never rational. Glaube ist nie rational. When Jesus had to be to step out of the boat and walk on the stormy sea, you tell me if that makes sense rational. Als Jesus zu Petrus sagte, steig aus dem Boot und lauf auf dem stürmischen See zu mir, sagt ihr mir, dass das rational irgendeinen Sinn macht? While he walked on faith, he walked on the water. He began to think rationally, he drowned. Als er im Glauben lief, ging er auf dem Wasser. Als er begann rational zu denken, sank er. Many of us have started to walk by faith, everything was good, and then we began to rationalize and then we sank. Viele von uns begannen aus Glauben zu leben und alles war gut, doch dann begannen wir alles zu rationalisieren und wir sanken. Don't do that. Tut das nicht. You have been created to walk in the supernatural. Natural. Wir wurden dazu geschaffen, ganz natürlich im Übernatürlichen zu wandeln. It's your destiny, it's your birthright. Das ist deine Bestimmung, das ist dein Geburtsrecht. Die Engel warten darauf, dass du endlich aufwachst und das Richtige glaubst. Der ganze Himmel steht parat, wenn du sagst, das ist es, was ich will, das brauche ich. So we have to learn to release Christ in us. Wir müssen also lernen, Christus in uns freizusetzen. everything that you will ever need to walk in the supernatural is inside of you, never outside of you. Alles, was du jemals brauchen wirst, um im Übernatürlichen zu wandeln, ist in dir, niemals außerhalb. Look what Jesus said in Mark 9:23. Schaut, was Jesus in Markus 9:23 sagt. I will give you a little bit of the background of the story. Ich werde euch ein bisschen Hintergrund zu dieser Geschichte geben. There is Jesus up on the mountain of transfiguration. Jesus steht oben auf dem Berg der Verklärung. He's up there with three other guys. Er ist dort mit drei anderen Männern. James, John and Peter. Jakobus, Johannes und Petrus. And he's doing something he's not supposed to do, he's talking to the dead. Und er tut etwas, was er nicht tun dürfte, er redet mit Toten. He's talking to Elijah and Moses. Er spricht mit Elia und Mose. We are not supposed to talk to dead people, but what Jesus did. Wir sollten nicht mit Verstorbenen reden, aber Jesus tat es. Maybe you should figure something out from that event. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken. Maybe if you would have spent a little bit more time talking to Moses and Elijah, you could have learned many more things than you have learned. Vielleicht, wenn du dir etwas mehr Zeit genommen hättest, mit Mose und Elia zu reden, hättest du einiges mehr erfahren, als du sonst gelernt hast. At least give that thought consideration. Ziehe diesen Gedanken wenigstens mal in Betracht. While they're up on this mountain, während sie auf diesem Berg sind, there's a mess downstairs. Herrscht am Fuß des Berges Chaos. Man is a teenage boy, ein Mann hat einen Jugendlichen and he's bringing the teenage boy to the disciples. Und er bringt diesen Teenager zu den Jüngern. He wants the demon to be cast out and the boy to be healed. Er möchte, dass sie den Dämon austreiben und den Jungen heilen. But they can't. Aber das können sie nicht. So the guy thinks, well, Jesus is my last hope. Der Mann denkt sich dann, Jesus ist meine letzte Hoffnung. So the guy says, Jesus, if you can do anything, heal my son. So sagt der Mann zu Jesus, Jesus, wenn du etwas kannst, dann heile meinen Sohn. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich geantwortet, klar kann ich das. Ich zeige es dir. Ich kann alles tun. Ich bin Jesus. Ich bin der Sohn Gottes. Ich komme auf die Erde, um die Kranken zu heilen. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Aber wie ihr wisst, Jesus hat das nicht gesagt. In anderen Worten, ich umschreibe das jetzt, sagte Jesus, die Frage ist nicht, was ich kann, sondern die Frage ist, was du kannst. Das ist die tatsächliche Frage. Jesus sagte, wenn ich kann, er fuhr fort, wenn du glauben kannst, denn alles ist möglich dem, der glaubt. Look. We have questioned so many times what God can do, and God questions all the time what we can believe. Schaut, wir haben so oft hinterfragt, was Gott tun kann, und Gott fragt die ganze Zeit, was wir glauben können. Let me say that again. Lasst mich das nochmal sagen. We are questioning all the time what God can do, and God is always questioning what we can believe. Wir hinterfragen die ganze Zeit, was Gott tun kann, und Gott fragt dauernd, was wir glauben können. Jesus literally said to the guy, if I can, that's the wrong question. Jesus sagte buchstäblich zu dem Mann, wenn ich kann, das ist die falsche Frage. The right question is, if you can believe, because then everything will become possible. Die richtige Frage ist, ob du glauben kannst, denn dann wird alles möglich. So if everything becomes possible, if you can believe, that means to believe the right things will open the door to the supernatural. Also wenn alles möglich wird, wenn du glauben kannst, bedeutet das, wenn du das Richtige glaubst, wird dir das die Tür zum Übernatürlichen öffnen. But you see, I started yesterday with thinking because you cannot believe the right things if you think the wrong thing. Ich habe gestern mit den Gedanken begonnen, du kannst nicht das Richtige glauben, wenn du das Falsche denkst. Nobody can do that. Niemand kann das. But you know, we have been so accustomed to believe circumstances more than what God said. Aber wir sind so gewohnt, den Umständen mehr zu glauben als dem, was Gott sagt. That we are not even aware of the unbelief in our hearts. Dass wir uns des Unglaubens in unserem Herzen nicht einmal bewusst sind. Look. Schaut. Our lives are so full of unbelief and we call it wisdom. Unser Leben ist so voller Unglauben und wir nennen das Weisheit. I can point out so many Christians that call it wisdom. In reality, it's just unbelief, which put a beautiful coat over it. Ich kann so viele Christen benennen, die etwas Weisheit nennen, doch in Wirklichkeit ist es mit einem schönen Mantel überzogener Unglaube. We have used the words I believe so lightly. Wir haben die Worte ich glaube so leichtfertig benutzt. We have used the words by faith so lightly. Wir haben auch den Ausdruck aus Glauben so leichtfertig benutzt. Wir haben die Worte in Jesu Namen so schnell ausgesprochen. Wenn ich höre, wie Menschen diese Phrasen benutzen, ich glaube im Namen Jesu, im Glauben, dann weiß ich schon, dass sie überhaupt nichts glauben. Das kann ich dir sagen. Reinhard! Nächstes Jahr werde ich Englisch sprechen können, im Namen Jesu, im Glauben. Ich glaube es. Ich kann dir bereits jetzt sagen, dass du in einem Jahr kein einziges Wort Englisch sprechen wirst. Denn wenn du es wirklich glaubst, wirst du auch wirklich sprechen. Ich habe das erlebt. Ich konnte kein Portugiesisch. Ich konnte es weder sprechen noch verstehen. Eines Tages sagte Gott zu mir, du glaubst falsche Dinge. Du glaubst in die falschen Dinge. Du glaubst, Portugiesisch ist schwer. Du glaubst, es ist schwierig, das zu lernen. Du glaubst, dass es Jahre harten Lernens braucht, bis du es gelernt haben wirst. Du glaubst einfach das Falsche. Wenn du das Richtige glauben würdest, würdest du Portugiesisch sprechen. Ich stand von meiner Couch auf und eine Minute später sprach und verstand ich Portugiesisch. Ohne es zu studieren. Ohne es zu lernen. Deshalb kann ich Portugiesisch. Ich spreche Portugiesisch, weil ich es glaube, nicht weil ich es gelernt habe. Denk darüber nach. Wir sagen immer, ich glaube in Jesu Namen, ich glaube es, aber in unseren Herzen glauben wir es nicht. Also wenn Jesus sagt, dass dem, der da glaubt, alles möglich ist, bedeutet das, dass wir lernen müssen zu glauben. Aber hört zu. Wir müssen so glauben, wie die Bibel das definiert, nicht wie unsere Kultur uns das lehrt. Unsere Kultur hat "Ich glaube im Namen Jesu, im Glauben" zu einer magischen, abergläubischen Formel gemacht. Denk darüber nach. Wir haben uns selbst davon überzeugt, dass wir irgendetwas bekommen, solange wir nur diese drei Sätze aufsagen. Denkt darüber nach. Hebt nicht eure Hände, wenn ich euch jetzt frage. Ich kenne die Antwort schon. Also antwortet mir nicht. Aber ich habe eine Frage, die ihr für euch selbst beantworten dürft. Um euch euer eigenes Herz zu zeigen. How many of you have said, I believe in the name of Jesus, by faith, and what you believe never happened? Wie viele von euch haben gesagt, ich glaube im Namen Jesu aus Glauben, doch was ihr glaubtet, ist nie eingetroffen? Don't raise your hand. Hebt nicht die Hände. Because if you would be honest, every hand would go up. Denn wenn ihr ehrlich seid, wird hier jede Hand hochgehen. Your head's nodding. Ich sehe, wie eure Köpfe nicken. Hey, that's my life, Reinhard. Ja, das ist mein Leben, Reinhard. You're a prophet. You can see into my heart. Ich merke, du bist ein Prophet, du kannst in mein Herz schauen. Wow. Du musst kein Prophet sein, um das zu wissen. Nobody ever taught us what it means to believe. Denn es hat uns nie jemand gelehrt, was es wirklich bedeutet, zu glauben. So what to believe? Also was glauben wir? We believe that whatever I want, as long as I say the right formula, I'm gonna get it. Wir glauben, solange wir die richtige Formel sprechen, werden wir bekommen, was auch immer wir wollen. Nächstes Jahr werde ich im Urlaub nach Europa reisen. Ich glaube es, in Jesu Namen, im Glauben. Und 5 Jahre später waren wir immer noch nicht in Europa. Einige von uns fliegen nach Europa. Sie haben eine Menge Schulden dafür aufgenommen und müssen es die nächsten 3 Jahre mühsam abzahlen. Aber sie sagen, schaut, Jesus hat ein Wunder vollbracht, weil ich es geglaubt habe. Leute, Glaube funktioniert so nicht. Glaube setzt die geistige Welt in die natürliche Welt hinein frei. Wenn es sich um wirklichen Glauben handelt, wird die geistige Welt immer in die natürliche Welt eindringen. So hat unser Gott das geplant. Gott hat designed that everything in the supernatural is activated by faith. Gott hat vorgesehen, dass alles im Übernatürlichen durch Glauben aktiviert wird. If you can believe, everything will be possible. Wenn du glauben kannst, wird alles möglich. So now believing the right thing becomes the vehicle to let the supernatural invade my natural world. Das Richtige zu glauben dient daher als Mittel dafür, dass das Übernatürliche in meine natürliche Welt eindringen kann. Debbie and me were just in Europe. Debbie und ich waren gerade erst in Europa. And we were in a small town. Wir waren in einer kleinen Stadt 10,000 people. Mit 10.000 Einwohnern. Churches we worked together with very strongly. Dort gibt es eine Gemeinde, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet haben. And a little more than 8 years ago, Debbie and I was there. Debbie und ich waren vor etwas mehr als 8 Jahren dort. Sie brachten ein kleines Baby zu uns, das nur wenige Monate alt war. Sie haben es in meine Arme gelegt. Die Frau, und ihr Name ist Yvonne. Sie war die Mutter. Sie sagte, Reinhard, tu was. Tu bitte etwas. Mein Baby ist geboren und hat keine Hüftknochen. Mein Baby wurde ohne Hüftknochen geboren. It's her fourth child. Es ist ihr viertes Kind. She said, the doctor said that these two hip bones don't exist. Sie erzählte, dass die Ärzte ihr sagten, diese beiden Hüftknochen seien einfach nicht vorhanden. The legs are connected only through the muscles and through the ligaments and through the tissues. Die Beine seien nur durch die Muskeln und Bänder und durch das Gewebe mit dem Körper verbunden. The doctor said, your child will have a life in the wheelchair when it grows up. It will never walk. Die Ärzte sagten, ihr Kind wird sein Leben im Rollstuhl verbringen, es wird nie laufen können. So I had to make a choice. Ich musste eine Entscheidung treffen. What do I do? Was tat ich? I believe in the name of Jesus by faith. Okay, ich glaube im Namen Jesu, durch Glauben. No, that doesn't do anything. Nein, das bringt gar nichts. Because that has nothing to do with what's really going on in your heart. Denn das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was wirklich in deinem Herz vorgeht. So we have to stop being religious. Wir müssen aufhören, religiös zu sein. We have to stop using magic formula to convince God of anything because God doesn't need to be convinced. Wir müssen aufhören, magische Formeln zu benutzen, um Gott von irgendetwas zu überzeugen, denn er muss nicht überzeugt werden. Listen. God never has to be convinced to do a miracle. You have to be convinced to do miracles. Hör zu, Gott muss nie davon überzeugt werden, ein Wunder zu tun. Du musst davon überzeugt werden, Wunder zu tun. Almost. Let's do it again. Okay, noch einmal. God never has to be convinced to do a miracle. Gott muss nie davon überzeugt werden, dass er ein Wunder tut. You have to be convinced to do the miracle. Du musst davon überzeugt sein, dass du das Wunder tust. So you are the one who makes the miracle happen. Du selbst also bist derjenige, der das Wunder geschehen lässt. Think about this. Denk darüber nach. God does not need to make anything happen anymore. Gott muss nichts mehr geschehen lassen. God has already sent his son Jesus to die so that everybody can be healed. Gott hat seinen Sohn Jesus schon gesandt, damit er stirbt und alle geheilt werden können. Gott hat seinen Heiligen Geist schon gesandt, sodass jeder Christ größere Werke tun kann als Jesus. Es gibt nichts mehr, was Gott noch tun muss, damit wir Wunder sehen können. So how long are we trying to convince God to do the miracle? Wie lange also wollen wir Gott noch davon überzeugen, dass er Wunder tut? And when will we finally allow God to convince us that we are supposed to do the miracle? Und wann werden wir Gott endlich erlauben, uns zu überzeugen, dass wir die Wunder tun sollen? We are supposed to walk in the supernatural. It must become our lifestyle. Wir sollen im Übernatürlichen wandeln. Das muss unser Lebensstil werden. Sometimes I wish I could grab every Christian in the world and shake them and said, "When will you wake up?" Manchmal wünschte ich mir, jeden Christen schütteln und fragen zu können, wann wachst du endlich auf? Hör zu! We are still living in fairly good time. Wir leben noch in relativ guten Zeiten. But times will come where unless you've learned to walk in the supernatural, you are going to be in trouble. Aber es werden Zeiten kommen, in denen du in Schwierigkeiten gerätst, wenn du nicht gelernt hast, im Übernatürlichen zu wandeln. So how long until we finally realize we need to begin to do something? Wie lange also wird es noch dauern, bis wir endlich kapieren, dass wir etwas tun müssen? Like Jesus says, hey, if you can believe, then everything will become possible. Wie Jesus sagte, wenn du es glauben kannst, wird alles möglich. And here is the problem. Hier ist das Problem. The problem is, we thought, for us to believe, we just have to say, I believe. Das Problem ist, wir haben gedacht, dass es für uns ausreicht zu sagen, ich glaube. And if that doesn't work, we just add in the name of Jesus. Und wenn das nicht ausreicht, fügen wir hinzu in Jesu Namen. If that doesn't work, we say by faith. Wenn das nicht funktioniert, sagen wir dazu, durch Glauben. Und wenn das nicht klappt, beten wir etwas intensiver, um Gott zu überzeugen. Wenn das immer noch nicht funktioniert, hängen wir ein kleines Fasten dran, denn wenn wir nichts essen, machen wir Gott glücklich. God gets so happy when his children starve themselves and he says, finally I'm gonna do the miracle. I've been waiting for you, fat boy, to stop eating. Gott ist so glücklich, wenn seine Kinder hungern, dass er dann sagt, jetzt werde ich das Wunder tun. Ich habe nur darauf gewartet, dass mein kleiner, dicker Junge etwas fastet. Think about this. Denk darüber nach. But isn't this true that this is how we've lived our life? Ist es nicht so? So haben wir das gelebt. And then we wonder why the supernatural doesn't manifest itself. Und dann fragen wir uns, warum das Übernatürliche sich nicht offenbart. Because nobody's ever taught us what it really means to believe right. Denn es hat uns nie jemand gelehrt, was es bedeutet, das Richtige zu glauben. So if you want to walk in the supernatural, it's not good enough to believe, because your definition of belief is probably wrong. Wenn du also im Übernatürlichen wandeln willst, reicht es nicht aus, zu glauben, denn deine Definition von Glauben ist vermutlich falsch. You have to learn to believe right. Du musst lernen, das Richtige zu glauben. Look at this. Schaut. Jesus shows up in John chapter 7. Jesus taucht in Johannes Kapitel 7 auf. It's the last day of their great Passover feast. Es ist der letzte Tag des großen Passafests. Last day of the Passover. Der letzte Tag des Passafests. And what's happening? Was geschieht? Jesus is standing there at the feast and he shouts. Jesus steht mitten in diesen Festlichkeiten und ruft. Do you know there are several passages in the original Greek where Jesus, when he taught and preached, he didn't actually speak, he yelled. Wisst ihr, es gibt einige Passagen im griechischen Original, wo Jesus, wenn er lehrte oder sprach, nicht redete, sondern schrie. When he wanted to bring across a truth, he shouted. Wenn er eine Wahrheit rüberbringen wollte, rief er. And right there in John chapter 7, he shouted. Und da in Johannes Kapitel 7 rief er. At the last day of the feast, Jesus stood up and he shouted. Am letzten Tag dieses Festes stand Jesus da und rief. And look what he says in verse 38. Schaut, was in Vers 38 sagt. He says, "He who believes in me, as the scripture says, out of him will flow rivers of living water." Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. It's interesting. Jesus did not say, "He who believes in me, out of his body will flow rivers of living water." He never said that. Jesus sagt nicht, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus nie. When he said that, he was already probably thinking of us. Denn als er das sagte, dachte er vielleicht bereits an uns. If I only say he who believes, they're gonna say, I believe in the name of Jesus by faith and nothing will work. Wenn er nur gesagt hätte, wer an mich glaubt, dann könnten wir sagen, ich glaube in Jesu Namen durch Glauben und nichts würde funktionieren. So he added something. Er fügte also etwas hinzu. He said, he who believes in me, as the scripture said. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Out of his body will flow living water. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. You know what's interesting? Wisst ihr, was interessant ist? So many preachers have said, so viele Prediger haben gelehrt. What Jesus said is, we just have to believe in him, then rivers of living water flow out of him. That's what he said. Dass Jesus gesagt habe, wir sollten einfach an ihn glauben und dann würden Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. So habe Jesus das gesagt. What it can mean. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Why do I believe that? Warum glaube ich das nicht? Because the Bible says that Jesus said, weil die Bibel sagt, dass Jesus sagte, he who believes in me, wer an mich glaubt, then the result will be, dann wird das Ergebnis sein, as the scriptures say, wie die Schrift sagt, out of his body will flow rivers of living water. Dass aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden. I don't know how many dozens of times I've searched all of the scriptures. Ich weiß nicht, wie viele tausende Male ich die Schriften durchforscht habe. And the scripture never says that out of our bodies will flow rivers of water. It never says it anywhere in the scripture. Und die Schrift sagt nie, dass aus unseren Leibern Ströme von Wasser fließen werden. Das steht nirgendwo in der Schrift. You can look through all of the scriptures. Du kannst alle Schriftstellen durchsuchen. You can look through the prophets, you can look through the five Moses books, you can look anywhere. Du kannst die Propheten durchforschen und die fünf Bücher Moses oder sonst wo. The scripture never says that rivers of living water will flow out of you. Die Schrift sagt nie, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen werden. Remember when Jesus said as the scripture says, he was talking about the Old Testament, the prophets and the five books of Moses. Denk daran, wenn Jesus sagte, wie die Schrift sagt, meinte er das Alte Testament, also die Propheten und die fünf Bücher Mose. So if the scripture never ever ever says that out of our bodies will flow rivers of water, wenn also die Schrift nirgendwo sagt, dass aus unseren Leibern Ströme von Wasser fließen, then Jesus cannot have said it's enough to believe in him. Kann Jesus nicht gesagt haben, es reiche aus, an ihn zu glauben. Not enough. Das reicht nicht aus. And that's what we do. Aber genau das tun wir. Ich glaube im Namen Jesu, ich glaube. Jesus said, just believe. Jesus sagte, glaube einfach. Genau. Jesus taught us to believe the right thing, not just simply believe. Nein, Jesus lehrte uns, das Richtige zu glauben, nicht nur einfach zu glauben. So here's what Jesus said. Was Jesus wirklich sagt, ist dies. He who believes as the scriptures say. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Which means he who believes the right thing about me. Was ausdrückt, derjenige, der das Richtige über mich glaubt. Out of his body will flow rivers of water. Aus dessen Leib werden Ströme von Wasser fließen. To believe is not enough. You have to believe right. Es reicht also nicht aus zu glauben, du musst das Richtige glauben. Du musst so glauben, wie die Schrift sagt, dass du glauben sollst. Was also sagen uns die Schriften? Wie sagt die Schrift, dass wir glauben sollen? Die ganzen Schriften machen nur eins, sie weisen darauf hin, Glauben nicht als eine Technik zu verstehen, sondern Jesus als den Urheber des Glaubens zu erkennen. So, go through the whole scriptures, everything points to Jesus. Geht durch die ganze Bibel, alles weist auf Jesus hin. So, it's not enough to just believe, it's only correct if you learn to believe right. Also, es reicht nicht aus, nur zu glauben. Glaube ist nur richtig, wenn wir das Richtige glauben. So, what does the scripture teach us? Was also lehrt uns die Schrift? Als Jesus nach seiner Auferstehung mit zwei seiner Jünger die Straße nach Emmaus entlang ging, wisst ihr, was die Bibel sagt? The Bible says that Jesus was teaching them everything about himself through the scriptures. Die Bibel sagt, dass Jesus sie alles über sich selbst in allen Schriften lehrte. So all of the scriptures point to a person, not to a technique. Also, alle Schriften weisen auf eine Person hin, nicht auf eine Technik. So what does it mean? Was bedeutet das? To believe right is not in the name of Jesus by faith I believe. Richtig zu glauben ist nicht in Jesu Namen durch Glauben, ich glaube. Believe right is through the new covenant, everything has been done and now he lives in me. Richtig zu glauben bedeutet, durch den neuen Bund ist alles getan und nun lebt er in mir. Everything points to Jesus, nothing points to you. Alles weist auf Jesus hin, nichts weist auf dich hin. To walk in the supernatural is really good when you come in weakness, fear and trembling, because nothing points to you. Deshalb ist es wirklich gut, wenn du im Übernatürlichen wandelst, wenn du in Schwachheit, Furcht und Zittern kommst, denn dann weist wirklich nichts auf dich hin. Because when you become so weak, denn wenn du so schwach bist, now you can believe, as the scriptures say, that he is the source of everything. Dann kannst du glauben, wie die Schrift sagt, dass er die Quelle von allem ist. Er ist der Ursprung deines Wunders. Er ist die Quelle der Heilung. Er ist die Quelle der Versorgung. Er ist die Quelle des Sieges. Er ist die Quelle. Punkt. So everybody who learns to believe, as the scripture says, believes that Jesus is the source of everything. Also jeder, der lernt zu glauben, wie die Schrift sagt, glaubt, dass Jesus die Quelle von allem ist. Wenn Jesus die Quelle von allem ist und er in Daniel lebt, wo ist das Problem? Das Problem ist, wenn Daniel eine andere Technik lernt, um im Übernatürlichen zu wandeln. Gut, ich glaube. Ich muss mehr glauben, ich muss fester glauben. No, you have to believe right. Nein, du musst das Richtige glauben. Christ in me and Christ in you is the hope of glory. Christus in mir und Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. My friends, listen to me. Meine Freunde, hört auf mich. The whole world is waiting not for Jesus to come back. Die ganze Welt wartet nicht darauf, dass Jesus zurückkommt. The whole world is waiting to see Jesus through his children. Die ganze Welt wartet darauf, Jesus durch seine Kinder zu erkennen. The whole world is waiting that ordinary people like you and me would say, Christ in me, this is the answer. Die ganze Welt wartet darauf, dass ganz normale Menschen wie du und ich sagen, Christus in mir, das ist die Antwort. The whole world is waiting that the most simple and weak person says, the solution is in me and it's Jesus, so I better release it. Die ganze Welt wartet darauf, dass die einfachste und schwächste Person sagt, die Lösung ist in mir, das ist Jesus, ich setze ihn besser frei. We don't have an intimate relationship with the source of our faith, Jesus. Wenn wir also keine intime Beziehung mit der Quelle unseres Glaubens haben, mit Jesus. And then we always try to find the faith to live by. dann wollen wir immer den Glauben suchen, den wir leben sollen. Und dann, bevor es uns bewusst wird, sind wir zu einer religiösen Gruppe geworden. Das wird dich niemals befähigen, im Übernatürlichen zu wandeln. Hör zu. Mein Freund Jonathan ist ein sehr einfacher Mann. Aber er hat eine sehr einfache Leidenschaft und eine sehr einfache Liebe für Jesus. Er versteht die Liebe Jesu, deshalb läuft er herum und heilt die Kranken. Leute, wenn wir zurückkehren zu den einfachen Grundlagen des Evangeliums, wird unser echter, wahrer Herzensglaube immer das Übernatürliche offenbaren. Immer. Christus in uns ist die Grundlage von allem Glauben. Christus ist die Lösung für alles, aber er wird nichts außerhalb von mir tun. Jesus wird Brasilien auf keinen Fall retten. Ich will euch das nochmal sagen. Jesus wird nie irgendein Land retten, von woher auch immer du zuschaust. Wenn es von Jesus abhängen würde, unsere Nationen zu retten, wo ist er dann die letzten 2 Jahrtausende gewesen? Warum war Jesus so gemein, die ganze Welt leiden zu lassen und nichts zu tun? Where was Jesus? When he watched everyday little children being raped here in this country in Brazil. Wo war Jesus, wenn er sah, wie jeden Tag hier in diesem Land in Brasilien kleine Kinder vergewaltigt wurden? Sagt es mir. Where has he been? Wo war er? Where? Wo? If it's up to him, why doesn't he do something? Wenn alles in seiner Verantwortung liegt, warum tut er dann nichts? Because it's not up to him, it's up to his children. Weil es nicht an ihm liegt, sondern in der Verantwortung seiner Kinder liegt. You know, so many people said to me, wow, that's amazing that God sent another missionary from Austria to Brazil to build orphanages. And I think, why don't they understand that everybody has been called to do that? Wisst ihr, so viele Leute sagten zu mir, wow, das ist so wunderbar, dass Gott wieder einen Missionar von Österreich nach Brasilien schickte, damit er dort Waisenhäuser baut. Ich fragte mich, warum verstehen sie nicht, dass jeder Mensch gerufen ist, das zu tun? Every single Brazilian Christian who has a little heart for the kids can do what I'm doing. Jeder einzelne brasilianische Christ, der ein bisschen Herz für die Kinder hat, kann tun, was ich tue. Ah, God didn't call me. Ah, Gott hat mich nicht berufen. Of course he called you. Doch er hat dich berufen. He wrote it in the Bible, black and white, that true religion is to take care of the widows and orphans. So yes, you were called too. Er schrieb in der Bibel schwarz auf weiß, dass wahre Religion ist, sich um die Witwen und Waisen zu kümmern. Er hat auch dich berufen. Reinhard, I can't do this. Reinhard, ich kann das nicht. You can't do it because you think wrong and you believe wrong. That's the only reason in the world. Du kannst es nicht, weil du das Falsche denkst und das Falsche glaubst. Das ist der einzige Grund in der Welt. If everything is possible, if you believe, then you can do whatever you believe. Wenn alles möglich ist, wenn du glaubst, kannst du alles tun, was du glaubst. And if you learn to believe right that Jesus is the source of all of our belief, then you tell me which limitations still exist. Und wenn du lernst, das Richtige zu glauben, nämlich dass Jesus die Quelle unseres gesamten Glaubens ist, dann sag mir bitte, welche Einschränkungen es noch gibt. Think about it. Denk darüber nach. We always look for some outside solution and savior of our difficult problem. Wir suchen immer nach Lösungen von außen, die uns aus unseren Problemen retten. You know, sometimes I dream. Manchmal träume ich. Well, all the time I dream. Ich träume das eigentlich immer. I dream of ordinary people standing up and manifesting the supernatural and the love of God. Ich träume von normalen Leuten, die aufstehen und das Übernatürliche und die Liebe Gottes offenbaren. I dream of ordinary people like you and me. Ich träume von normalen Menschen wie du und ich. Saying I'm so sick and tired to live my own selfish little life that just centers around me. Die sagen, ich habe es so satt, dieses kleine selbstsüchtige Leben zu leben, wo sich alles nur um mich dreht. A little bit more faith for prosperity. Ein bisschen mehr Glauben für Wohlstand. A little bit faith for one more miracle. Ein bisschen mehr Glauben für ein weiteres Wunder. A little bit more faith for my own house. Ein bisschen mehr Glauben für mein eigenes Haus. Nein, wir müssen lernen, aus Glauben zu leben, damit wir Gottes Güte auf dieser Erde offenbaren. Leute, ich benutze meinen Glauben niemals, um selbst etwas davon zu haben. I don't. Das tue ich nicht. Last year, Debbie and I could give away 1 million reais out of our own private money. Letztes Jahr konnten Debbie und ich 180.000 Euro von unserem privaten Geld weggeben. And I don't even think my own prosperity or look for it. Ich denke nicht einmal an meinen eigenen Wohlstand. Ich suche ihn nicht. You know why? Wisst ihr warum? Because if I put use the God-given faith to build His kingdom and advance His goodness, the prosperity is a side effect. Weil wenn ich den mir gegebenen Glauben nutze, um sein Reich zu bauen und seine Güte stärker spürbar werden zu lassen, ist der Wohlstand ein Nebeneffekt. Didn't Jesus not say, just take care of my kingdom and my righteousness, everything else will be taken care of? Hat Jesus nicht gesagt, kümmert euch zuerst um mein Reich und um meine Gerechtigkeit und für alles andere wird gesorgt sein? So we spend energy and strength and worries by the name of Jesus, in the name of Jesus, by faith I'm going to prosper, and then we are stressed in the end. Wir aber setzen so viel Energie und Kraft ein und sorgen uns in Jesu Namen, im Namen Jesu, durch Glauben werde ich wohlhabend sein, und dann sind wir so gestresst am Ende. Proverbs 10:22 was the very second sermon I've ever preached in my whole life, and I was 16. Sprüche 10:22 war die zweite Bibelstelle, über die ich predigte, als ich 16 Jahre alt war. My first one was trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Die erste Schriftstelle war: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herz und stütze dich nicht auf deinen Verstand. My second one was Proverbs 10:22. Und die zweite war Sprüche 10:22. Blessings of the Lord make rich and add no sorrow to it. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. So listen. Hört zu. Heaven is desperate for you. Der Himmel sucht verzweifelt nach dir. You learn to live right and believe right so that you can manifest the kingdom of heaven. Dass du lernst, richtig zu leben und das Richtige zu glauben, damit du das Reich Gottes freisetzen kannst. If this becomes your new passion, your goal. Wenn das deine neue Leidenschaft und dein Ziel wird. Let me tell you something. Ich möchte dir etwas sagen. I don't want to offend you, but I do want to wake you up. Ich möchte dich nicht beleidigen, aber ich möchte dich aufwecken. If this becomes your passion and your goal, wenn das deine neue Leidenschaft und dein Ziel wird, wird jeder Gedanke über deinen eigenen Wohlstand sich anfühlen wie ein verschwendeter Gedanke. Yeah. This is one of the ways Daniel has been learning and is learning to live. Das lernte und lernt Daniel zu leben. Daniel let go of everything that was behind him to walk with this little crazy Austrian all over the world. Daniel ließ alles hinter sich, um mit diesem kleinen verrückten Österreicher kreuz und quer durch die Welt zu fahren. He let everything go. Er ließ alles los. Future, career. Zukunft, Karriere. Future wife, everything. Zukunft, Frau, alles. Now he's marrying an amazing doctor who walks in the supernatural. Nun heiratet er eine wunderbare Ärztin, die im Übernatürlichen wandelt. Seen the kingdom manifest through him over and over again. Er hat immer und immer wieder gesehen, wie das Reich Gottes durch ihn offenbart wurde. He is prospered without ever looking for prosperity. Er erfuhr Wohlstand, ohne jemals danach gesucht zu haben. Oh, if I could only teach the people to learn to live by the principles of the kingdom and not by the principles of this world. Oh, wenn ich die Menschen doch nur lernen könnte, nach den Prinzipien des Reiches Gottes zu leben und nicht nach denen dieser Welt. If we would only pursue the desire to manifest the supernatural the way we pursue this earthly garbage. Wenn wir doch unsere Sehnsucht, das Übernatürliche zu offenbaren, so sehr verfolgen würden, wie wir diesem irdischen Müll nachlaufen. That's what Paul said. It's all garbage. Das ist, was Paulus sagte. Es ist alles Müll. If we would learn to pursue the right things, all this garbage would turn gold into our hands without us having to pursue it. Wenn wir lernen würden, die richtigen Dinge zu suchen, würde all dieser Müll zu Gold in unseren Händen, ohne dass wir danach streben müssten. We would never lack a good thing. Uns würde niemals etwas Gutes fehlen. We would all be so generous that we would thinking, Lord, I don't know where to give anymore. What shall I do with my money? Wir könnten alle so großzügig sein, dass wir denken würden, Herr, ich weiß nicht, wohin ich noch etwas geben soll. Was soll ich mit meinem Geld tun? Heute früh saß ich auf meiner Couch und verbrachte die Zeit mit Jesus. Ich sagte, Jesus, sag mir, wohin ich all mein Geld geben soll. Sag mir. Zeig mir die Leute, zeig mir die Armen, zeig mir die Kranken. Wohin soll ich das Geld geben? Show me more mission projects on your heart. Zeig mir mehr Missionsprojekte, die dir am Herzen liegen. We have lived like a system called world and don't understand. This is why our nation suffers. Wir leben in einem System namens Welt und verstehen nicht, dass unsere Nationen deswegen leiden. Whatever happens tomorrow, Brazil is not going to suffer because of the wrong president. Brazil is going to suffer because the children of God don't manifest themselves. Was auch immer morgen geschieht, Brasilien wird nicht wegen eines falschen Präsidenten leiden. Brasilien wird leiden, weil die Kinder Gottes sich nicht offenbaren. Did you hear this? Habt ihr das gehört? Because all over the world, the sons of God don't manifest them. That's why our nations suffer. Überall auf der Welt werden die Söhne Gottes nicht offenbart. Deshalb leiden unsere Nationen. So if you truly desire to walk in the supernatural, it needs to be a burning desire in you. Wenn du dich also wirklich danach sehnst, im Übernatürlichen zu wandeln, muss das ein brennender Wunsch in dir sein, der nicht von selbstsüchtigen Beweggründen angetrieben wird, sondern durch deine Sehnsucht, den Namen Jesu zu verherrlichen und Gott gut zu repräsentieren. Und dann wird ein normaler Nebeneffekt sein, dass es euch auch gut geht. Der normale Nebeneffekt ist, dass du nicht einmal mehr ein Gebet verschwendest, wenn du leidest. Du gehst einfach weiter und offenbarst überall um dich herum das übernatürliche Reich Gottes. That's what Jesus said. So sagte es Jesus. He said in Matthew 10, heal the sick. Er sagte in Matthäus 10, heilt die Kranken. Cleanse the leper. Reinigt die Aussätzigen. Raise the dead. Weckt die Toten auf. Cast the demons. Treibt die Dämonen Preach aus. The kingdom. Predigt das Reich Gottes. And then look what he said. Und dann schaut, was er sagte. Look what he said. Schaut, was er sagte. He said, travel light. Reist leicht bepackt. He said, don't take with you a second set of clothes. Er sagte, nehmt keine Ersatzkleidung mit. The Passion Translation literally says, travel light. Die Passion-Übersetzung sagt buchstäblich, reist leicht bepackt. It's become one of my favorite, Daniel, my favorite Bible verse. Das wurde einer meiner und Daniels Lieblingsverse. Travel light. Reise leicht bepackt. Look, why did Jesus say that? Aber warum sagte Jesus das? Look at the context. Schaut euch den Kontext an. Jesus says, guys, go and manifest the kingdom through the supernatural. Jesus sagte, Leute, geht und offenbart das Reich Gottes durch das Übernatürliche. I have to prophesy, otherwise I can't keep preaching. Ich muss prophezeien, ich kann sonst nicht weiter lehren. See the guy with the beard? Siehst du den Mann mit dem Bart? Yes. Ja. Yes. Is that your wife? Ist das deine Frau? Beautiful. Listen, I don't know who you are. Wunderbar, hör zu, ich weiß nicht, wer du bist. But the Holy Spirit knows who you are. Aber der Heilige Geist weiß, wer du bist. God is saying to you that even before this year is by, your life is going to be just spun around like crazy. Gott sagt zu dir, dass dein Leben sich wie verrückt drehen wird, bevor dieses Jahr vorüber sein wird. It's going to look like it's going to spin out of control, but the Lord is saying, don't worry, do not give in to worry. Es wird wirken, als drehe sich alles unkontrolliert, aber der Herr sagt, sorge dich nicht, lass keine Furcht aufkommen. Don't do that. Tu das nicht. Because what's going to happen is me manifesting the kingdom of God through the longing of your own heart. Denn es wird geschehen, dass ich das Reich Gottes durch die Sehnsucht deines Herzens offenbaren werde. You have had such a deep desire not to continue your Christian life the way you are living. Du hast solch eine tiefe Sehnsucht, dein christliches Leben nicht so fortzuführen, wie du es bisher gelebt hast. Du hast sogar Worte gesagt, wie es macht überhaupt keinen Sinn, so zu leben. And the Lord is saying, I've seen the desire in your heart. Und der Herr sagt, ich habe die Sehnsucht in deinem Herzen gesehen. You're going to respond to your own desire. Und ich werde auf deine Sehnsucht antworten. And now there is going to be a whirlwind coming into your life. In dein Leben wird jetzt ein Wirbelwind kommen. Und was so aussieht, als würde es dein Leben außer Kontrolle bringen, wird dich in deine Bestimmung schubsen. So Lord is saying, take your hand off your circumstances. Deshalb sagt der Herr, nimm die Hand von deinen Umständen. Du wirst dich nur verletzen. Just take them off. Tu sie weg. And let me take you where I'm taking you. Und lass mich dich dahin bringen, wohin ich dich bringe. It's a response to your own heart cry. Denn dies ist eine Antwort auf deinen Herzensschrei. And what looks destructive is actually going to be constructive. Und was zerstörerisch wirkt, wird tatsächlich aufbauend sein. What looks like out of control is actually going to be in control. Was wie außer Kontrolle geraten wirkt, wird absolut unter Kontrolle sein. I see that the Lord is saying rebuilding. Und ich sehe, dass der Herr sagt, Wiederaufbau. Do not worry what you've lost. I am going to rebuild. Sorge dich nicht um das, was du verloren hast. Ich werde es wieder aufbauen. I'm going to rebuild in a way that's bigger and greater and more powerful. Ich werde es wieder aufbauen auf eine Weise, die größer, besser und mächtiger sein wird. It's going to manifest my glory like you never imagined. Es wird meine Herrlichkeit so offenbaren, wie du es dir nie vorstellen kannst. Just keep going. Der Herr sagt, geh einfach weiter. I'm very pleased with your heart's desire. Ich freue mich sehr über die Sehnsucht deines Herzens. I'm going to make sure that things will bring you to your destiny. Ich werde dafür sorgen, dass das alles dich in deine Bestimmung bringt. And I see your wife moving in extraordinary faith and supernatural power to give babies to women who've lost babies. Und ich sehe, wie deine Frau sich in einem außergewöhnlichen Glauben und einer außergewöhnlichen übernatürlichen Kraft bewegen wird, dass Frauen Kinder bekommen, die schon Babys verloren haben. Not women who can't get pregnant, women who've lost babies. Nicht Frauen, die nicht schwanger werden können, sondern Frauen, die Babys verloren haben. You're going to lay the hands on them and they will have children. Du wirst deine Hände auf sie legen und sie werden Kinder bekommen. And I even see the resurrection power of God flowing through you. Und ich sehe sogar die Auferstehungskraft Gottes durch dich fließen. Women will come to you and they will say the doctor said the baby is dead, there's no heartbeat, and you will lay your hands and the baby will live again. Es werden Frauen zu dir kommen, zu denen die Ärzte gesagt haben, ihr Baby ist tot, da ist kein Herzschlag mehr, und du wirst deine Hände auf die Babys legen und sie werden wieder leben. The Lord is saying, der Herr sagt, where there was hopelessness, through you I will bring hope. Wo Hoffnungslosigkeit war, werde ich durch dich Hoffnung bringen. Where there was destruction, through you I will bring reconstruction. Wo Zerstörung war, werde ich durch dich wieder aufbauen. I will redeem all the pain that you've walked through. Ich werde all den Schmerz erlösen, durch den du selbst gegangen bist. Gut, jetzt kann ich weiter lehren. So look, what time is it? Wie spät ist es eigentlich? 11:30. What happened? 11:30, was ist passiert? What are we talking about? Worüber haben wir vorhin gesprochen? Manifesting the kingdom of God. Das Reich Gottes offenbar werden lassen. So think about this. Also denk darüber nach. What would happen if we would understand? Was würde passieren, wenn wir begreifen würden, that it is in our hands to manifest the kingdom. Dass es in unseren Händen liegt, das Reich Gottes offenbar werden zu lassen. Look what Jesus said. Schaut, was Jesus sagt. He says, people go out and manifest the kingdom by healing the sick, preaching the gospel, cleansing the lepers, raising the dead. Leute, geht hinaus und macht das Reich Gottes offenbar, indem ihr die Kranken heilt, das Evangelium verkündigt, die Aussätzigen reinigt, die Toten auferweckt und die Dämonen austreibt. And look what he said then. Und schaut, was er dann sagt. Then he said, hey, travel light. Dann sagt er, reist leicht bepackt. But why did he say that? Warum sagte er das? Jesus never said, hey, don't take anything with you because I want you to live with lack. Jesus sagte nie, hey, nehmt nichts mit, weil ich möchte, dass ihr mit Mangel lebt. He never said that. Das sagte er nie. Look what he said. Schaut, was er sagt. Don't take anything with you because the laborer is worthy of his wages. Nehmt nichts mit, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. In other words, I'm going to pay you and no human being. Mit anderen Worten, ich werde euch bezahlen und kein menschliches Wesen. You build the kingdom of the kingdom pays you. Du baust das Reich Gottes und der König dieses Reiches wird dich bezahlen. You build your own kingdom, the king of your own kingdom has to pay you, and that's you, and that's pretty limited. Wenn du aber dein eigenes Reich aufbaust, muss der König deines Reichs dich bezahlen. Das bist du selbst und das ist sehr eingeschränkt. I've learned to live like this. Ich habe gelernt, so zu leben. I have told Murillo when Murillo took over all of our ministry. Ich habe Murillo gesagt, als er unseren gesamten Dienst übernahm. I've told him over and over and over again. Ich sagte ihm immer und immer wieder. Murillo, we do nothing for money. Murillo, wir tun nichts für Geld. Murillo, we don't think money. Murillo, wir denken gar nicht ans Geld. We think kingdom, we think love. Wir denken nur Reich Gottes und Liebe. I said to Murillo. Ich sagte zu Murillo, du kannst so schlechte Entscheidungen treffen, dass du alles verlierst, was ich habe, und es ist mir egal. Aber wenn Leute mir erzählen, dass du sie nicht liebst, werde ich dich feuern. Ich sagte, achte auf deine Frau. Liebe sie, pass gut auf sie auf. Sorge dich gut um die Leute, die unter dir arbeiten. Liebe sie. Liebe die Menschen, die mit uns in Kontakt treten. Wenn sie ein Buch kaufen und es nicht mögen, gib ihnen ihr Geld zurück. Denke nicht ans Geld. Jesus sagte, get out there, manifest the kingdom. Don't take nothing with you because I am your boss and I'm taking care of you. Geht hinaus, macht das Reich Gottes offenbar. Nehmt nichts mit, denn ich bin euer Chef und ich sorge für euch. What would be? Was wäre? What would be? Was wäre? If we would never, ever, ever design a project because we need the money. Wenn wir ein Projekt niemals nur deshalb beginnen würden, weil wir das Geld brauchen. But we would only do it because that building that I design as an architect has to host the presence and the glory of Jesus. Sondern wenn wir es nur tun würden, weil das Gebäude, das ich als Architekt entworfen habe, die Gegenwart und Herrlichkeit Jesu widerspiegeln soll. You would be the best architect in Goiânia and the most prosperous one without seeking prosperity. Du wärst der beste Architekt in ganz Goiânia und zudem noch der wohlhabendste, ohne den Wohlstand angestrebt zu haben. And God is saying to you, und Gott sagt zu dir, that you will design buildings that will host my glory and my presence. Du wirst Gebäude konstruieren, die meine Herrlichkeit und Gegenwart beherbergen werden. Ich sehe, wie der Heilige Geist in dir Kreativität freisetzt, die du nie gelernt hast. Die Menschen werden zu dir kommen und dir große Summen Geld zahlen, weil das, was du entworfen hast, so viel besser ist als das, was sie wollten. Sie werden mit einer Idee kommen, doch du wirst ihnen den ganzen Plan des Heiligen Geistes vorlegen. Und wenn sie das dann sehen, werden sie so angetan sein, dass sie dir mehr zahlen werden, als du verlangt hast. Der Herr sagt, öffne dein Herz für die Erfindungen des Heiligen Geistes. And watch what I'm going to do through you. Und beobachte, was ich durch dich tun werde. Okay, if I don't stop prophesying, I'm going to prophesy until 7 o'clock tonight. Okay, wenn ich nicht aufhöre zu prophezeien, werde ich bis 7 Uhr abends prophezeien. Ich muss mich jetzt selbst beruhigen. Okay, so look, okay, schaut. Here is what Jesus said. Hier ist, was Jesus sagt. He said, go out and manifest the kingdom and let me pay your bill. Er sagt, geht hinaus, offenbart das Reich Gottes und lasst mich eure Rechnungen bezahlen. Er sagt, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass ihr versorgt seid. Listen, the Holy Spirit is telling me. Hört, der Heilige Geist sagt mir. Just gonna follow his direction right now. Ich folge jetzt nur seiner Führung. The Holy Spirit is telling me there are a lot of people in this room and watching online. Der Heilige Geist sagt mir, dass hier in diesem Raum und auch online viele Menschen sind. We have way more online. This morning, 2,500 people already watched last night's meeting. Wir haben viel mehr Leute online. Heute früh hatten schon 2,500 Leute den Seminarteil von gestern angeschaut. So there are a lot of people listening to me right now and online. Da sind viele Menschen, die mir jetzt hier und online zuhören. And the Holy Spirit is saying. Und der Heilige Geist sagt. So many of you are working so hard to pay your bill. Viele von euch arbeiten so hart, damit ihr eure Rechnungen bezahlen könnt. If you can make a change in your heart and not work anymore to pay your bills but to serve me. Wenn ihr das in euren Herzen verändert und nicht mehr arbeitet, um eure Rechnungen zu bezahlen, sondern um mir zu dienen. And bring your heart to trust me to provide for you. Wenn ihr euer Herz dahin bringt, mir zu vertrauen, dass ich für euch sorge. Your professional life will go outside of your imagination, way greater. Wird euer Arbeitsleben weit über eure Vorstellungen hinausgehen, viel weiter. And the prosperity that you will have right now will multiply. Und der Wohlstand, den ihr jetzt habt, wird sich vervielfachen. But the Lord is saying this is a very hard choice for many of you to make. Der Herr sagt, dies ist für viele von euch eine sehr schwere Entscheidung. Because many of you have been taught many lies. Denn vielen von euch wurden viele Lügen erzählt. Inside and outside of the church, and you have believed these lies. Innerhalb und außerhalb der Gemeinde und ihr habt ihnen geglaubt. Many of you have used Bible verses about prosperity that are wrongly applied. Viele von euch haben Bibelverse über Wohlstand benutzt, die falsch angewendet wurden. You have used Bible verses to justify your pursuit of prosperity. Ihr habt Bibelverse dazu verwendet, um euer Streben nach Wohlstand zu rechtfertigen. And this has shown your own heart. Das hat euer Herz gezeigt. The Lord is saying, if you can bring yourself to this change. Der Herr sagt, wenn ihr euch zu dieser Veränderung durchringen könnt. To have this childlike faith that I am the one who provides for you and you are the one who serves me. Diesen kindlichen Glauben zu haben, dass ich derjenige bin, der für euch sorgt und ihr diejenigen seid, die mir dienen. That you truly do whatever you do as a service unto me. Wenn ihr wirklich das, was auch immer ihr tut, für mich tut. Your talents will multiply. Werden sich eure Begabungen vervielfachen. I see some people who have literally explosion of businesses. Ich sehe Leute, deren Firmen buchstäblich explodieren. I see people who have one shop and they are going to have 10 before 12 months are over. Ich sehe Leute, die ein Geschäft haben und binnen der nächsten 12 Monate 10 Geschäfte haben werden. The Lord is waiting, heaven is waiting that his children can have an explosion in the gifts and talents to manifest on this earth. Der Herr wartet darauf, der Himmel wartet darauf, dass seine Kinder diese Explosion ihrer Gaben und Fähigkeiten erfahren, damit sie diese auf dieser Erde freisetzen können. But it will only happen to those who truly trust the Lord to take care of them. Aber das werden nur diejenigen erleben, die wirklich dem Herrn vertrauen, dass er für sie sorgt. Und die aufhören, dem Wohlstand nachzulaufen, dann wird der Wohlstand sie verfolgen. Ich sehe, wie viele Menschen diesen Weckruf spüren. Als ob ihnen plötzlich klar wird, ich habe ja alles falsch gemacht. Von jetzt an werde ich Jesus mit allem dienen, was ich tue. Und ich sehe, wenn sie das tun, dass es in ihnen eine Kreativitätsexplosion geben wird, die dann den Wohlstand freisetzen wird, der schon immer ihnen gehörte. Roberio, du bist auch eine dieser Personen. Gott möchte nicht, dass du nur ein nettes, kleines, erfolgreiches Autohaus hast. Gott möchte, dass du ein Vorbild dafür bist, was ein Geschäftsmann des Reiches Gottes ist. Ich sehe einen wirklichen Kampf um dein Herz. Ich sehe, wie die Umstände versucht haben, dein Herz anzugreifen und um seinen Besitz zu kämpfen. Und ich höre den Herrn sagen, mein Sohn, bitte behüte dein Herz. Bewahre die Worte, die ich dir in der Vergangenheit gegeben habe, sorgsam in deinem Herzen. Schau auf sie und nicht auf deine Umstände. Schreibe sie auf dein Herz und lass sie nicht los. Gott hat seine Meinung nicht geändert, dass du ein Vorbild für Reich Gottes Geschäftsleute sein sollst. Ich sehe, und das macht für mich im Natürlichen keinen Sinn, aber ich werde es sagen. Ich sehe, dass du Firmen an vielen verschiedenen Orten in Brasilien und auch außerhalb von Brasilien haben wirst. Gott hat dich nicht in eine kleine Stadt berufen, damit du dort ein nettes kleines Autohaus hast. Viele Jahre lang hast du etwas Großes in dir gespürt, aber du wusstest nicht, wie du so expandieren könntest. Du hattest dieses Gefühl, dass du zu Größerem gerufen bist. Der Herr sagt, es wird viel, viel, viel größer sein. Aber lass nicht zu, dass dein Herz von den Umständen um dich herum eingenommen wird. Behüte dein Herz. Und Cynthia, du wirst selbstverständlich ein weiteres Baby bekommen. Absolut sicher. Gott sagt, das ist sicher. Da wo Tod ist, werde ich Leben bringen. Wo Zerstörung ist, werde ich Sieg bringen. Finde Trost. Und Gott wird dich dazu gebrauchen, viele andere Mütter zu trösten. Das ist tatsächlich verrückt, aber ich höre Gott sagen, ich werde dich gebrauchen, dass du vielen anderen Müttern und Großmüttern Trost bringst. Viele Mütter und Großmütter werden durch dich getröstet werden. Gut, also schaut. Jesus sagte, geht einfach hinaus und offenbart das Reich Gottes. Und ich werde mich um all eure Versorgung kümmern. Wisst ihr, was er sagte? Er sagte, wenn sie euch aus einer Stadt hinauswerfen, Matthäus Kapitel 10, wenn sie euch aus einer Stadt hinausstoßen, dann kommt zu mir und weint euch die nächsten 14 Tage bei mir aus, damit ich euch ein bisschen bemitleiden kann. Also kommt heim, dann reden wir über eure Probleme. Es wird mir wirklich leid tun für euch. Ich werde zu euch sagen, es tut mir so leid, ich sende euch aus, um zu predigen, und nun sind sie so gemein zu euch, das tut mir so leid. Ich wollte wirklich, dass alle nett sind zu euch. Leute, das tut mir wirklich leid. Setzt euch ein paar Wochen hierher zu mir, lasst uns eure Füße waschen. Und dann können wir es vielleicht nochmal versuchen. So sprach er nicht. Wisst ihr, was er sagte? Wenn sie euch aus einer Stadt hinauswerfen, steht auf und geht zur nächsten Stadt. Gott richtet eine Generation auf, die das Reich Gottes überall da offenbaren wird, wo sie auch immer sind. Und wenn jemand seine Tür verschließt, werden sie nicht in Selbstmitleid da sitzen und weinen. Sie werden weitergehen, denn es wird immer irgendwo eine offene Tür geben. Für die Kinder des Reiches Gottes wird es immer eine weitere offene Tür geben. Also Leute, macht euch bereit, das Reich Gottes zu manifestieren. Glaubt das Richtige. Hört auf zu versuchen, ein bisschen Glauben zu haben, damit euer kleines Leben ein bisschen besser wird. Das ist es nicht wert. Glaubt das Richtige. Christ in you is the manifestation of him on this earth. Dass Christus in euch ihn auf dieser Erde offenbart. Not Christ without you. Nicht Christus ohne euch. Not Christ in the powerful man of God. Nicht Christus in den großen Männern Not Gottes. Christ in Reinhard. Nicht Christus in Reinhard. Christ in you. Sondern Christus in euch. So here's what I'm gonna do. Jetzt werden wir noch etwas machen. So I want my students to come out quick and Jonathan too. Ich möchte jetzt, dass meine Studenten noch rasch hier vorkommen, Jonathan auch. Something completely different. Und wir werden etwas völlig anderes tun. Something that I've never told my students to do. Etwas, was ich meinen Studenten noch nie gesagt habe zu tun. My students have learned with me at my school, aber meine Studenten haben mit mir bei meiner Schule gelernt, dass wir nie wirklich wissen, was geschehen wird, wenn wir unser Leben in die Hände des Heiligen Geistes legen. All diese Leute haben meine Schule abgeschlossen, außer Jonathan, der einfach ein guter Freund ist. Okay, so here's what we're gonna do. Okay, das ist, was wir tun werden. Every one of my students, pay close attention. Alle meine Studenten, passt bitte gut auf. Ich werde jetzt das Mikrofon nicht einem meiner Studenten geben, denn heute habt ihr eine andere Aufgabe. Euer Auftrag ist dieser. Ihr werdet hier stehen und sagen, Heiliger Geist, wo ist die Person, die etwas von dir braucht? Das kann ein prophetisches Wort sein. Das kann ein Heilungswunder sein. Der Heilige Geist kann zu dir sagen, gib ihm 200 Euro oder 2000 Euro oder dein Auto, was auch immer er dir sagt. Ich meine das ernst. Wirklich ernst. In unserer Schule in Goiânia. Wer ist von Goiânia? Du und du. Erinnert ihr euch an den Augenblick, als der Heilige Geist sagt, tanze, leg deinen Ring ab, gib ihm Geld, erinnert ihr euch daran? Ein Leben veränderte sich für immer. Ich habe die Studenten meiner Schule gelehrt, packt Gott nicht in eine religiöse Schublade. Also Studenten, bitte fragt nicht Gott, welche Prophetie hast du für wen? Don't do that. Mach das nicht. Do this. Tut dies. Holy Spirit, Heiliger Geist, what do you want me to do or to give to whom? Was möchtest du? Wem soll ich was tun oder geben? And then without a microphone you will walk up to these people anywhere in this room and manifest the kingdom. Und dann werdet ihr ohne Mikrofon zu den Leuten in diesem Raum gehen und das Reich Gottes offenbar werden lassen. There are people sick here that I believe will be healed. Hier sind Menschen krank und ich glaube, sie werden geheilt. So all of you have to manifest the kingdom today among these people here. Also ihr alle müsst heute das Reich Gottes unter diesen Leuten hier freisetzen. Let's create an atmosphere of the Holy Spirit. Lasst uns eine Atmosphäre des Heiligen Geistes schaffen. Very, very, very important. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. So I'm asking all of you people who are sitting here, don't walk around, don't talk to each other. Deshalb bitte ich euch, ihr Leute in diesem Raum, lauft nicht herum, redet nicht miteinander. Okay, so people please. Also Leute, bitte. Every one of you has to bring the kingdom of God today to these people. Jeder von euch muss heute das Reich Gottes zu diesen Leuten bringen. Teaching is one thing, showing is another thing. Lehren ist das eine, zeigen ist das andere. Make me proud and show that you have learned to manifest the kingdom of God. Macht mich stolz und beweist, dass ihr gelernt habt, das Reich Gottes offenbar werden zu lassen. And you people who are sitting here, please give the Holy Spirit room. Und ihr Leute, die hier sitzt, bitte gebt dem Heiligen Geist Raum. If you need to talk, please go outside. Wenn ihr reden wollt, macht das bitte draußen. Wenn ich sehe, dass ihr euch mit euren Nachbarn unterhaltet, werde ich zu euch kommen und euch freundlich bitten, hinauszugehen. Put your phone away. Legt euer Handy weg. Don't grieve the Holy Spirit. Betrübte nicht den Heiligen Geist. Do that. Tut das nicht. The Holy Spirit doesn't like it that when he manifests himself, we don't give him all the attention. Wenn der Heilige Geist sich offenbart, mag er es nicht, wenn ihm keine Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Also bleibt einfach ruhig sitzen und wartet darauf, dass das Reich Gottes kommt und euch berührt. Wenn niemand zu euch kommt, seid nicht beleidigt, sagt einfach Jesus, danke, dass andere Menschen deine Güte erfahren haben. Er weiß, was ihr braucht und wann ihr es braucht. Gott, wenn ich von etwas absolut überzeugt bin, dann ist es deine tiefe Liebe. Ich weiß, dass in diesem Raum nicht eine Person ist, die du nicht zutiefst und leidenschaftlich liebst. Und ich danke dir, dass meine Studenten auch gelernt haben, tief zu lieben. Heiliger Geist, wir wollen so sehr dir hingegeben sein, dass heute deine Kraft und dein Reich und größere Werke freigesetzt werden können. Deshalb danke ich dir für die Studenten, die genau wissen, dass du in ihnen lebst. Danke, dass sie gelernt haben, genau auf dich zu hören. Und im Glauben hinauszugehen, um deine Güte freizusetzen. Danke dir. Leute, auf geht's.